Zeuge Karol Döring, Polen, Konstruktionsmechaniker, 41 Jahre alt, 44. Verhandlungstag, 11.05.1964 und 45. Verhandlungstag, 14.05.1964. Können wir Ihre Aussage mit auf Band nehmen, und zwar zur Gedächtnisstütze des Gerichts, nicht etwa zur Veröffentlichung? Nun, Herr Döring, Sie sind zunächst, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, am 7. Juli 1943 in Warschau verhaftet worden, und zwar wegen einer politischen Tätigkeit, wegen Zugehörigkeit in der Landesarmee, haben Sie mal ausgesagt, das wird wohl stimmen, sind dann am 24. August 1943 nach Auschwitz gekommen. Am 25. August 1943 nach Auschwitz gekommen und sind dort geblieben bis zum 13. August 1944. Ja, anschließend waren Sie noch in Buchenwald. Kamen dann noch zwei Tage nach Dora, sind sogar nach Bergen-Belsen noch gekommen und wurden am 15. April 1945 dort befreit. Während Ihres Aufenthalts in Auschwitz waren Sie in welchem Nebenlager in Auschwitz? In Birkenau. In Birkenau. Die ganze Zeit. Und zwar in dem Lagerabschnitt? Am Anfang B2A, ja. Später B2D. B2A und später B2D. Womit haben Sie sich beschäftigt, also das heißt, welche Arbeit mussten Sie verrichten? Ja, jednak po polsku odpowiem na to dobrze. Więc po zakończeniu kwarantanny, to było gdzieś na początku października 1943 roku, zostałem skierowany na komando Truppenlazarett firma Lenz. Truppenlazarett? Firma Lenz. Nach der Beendigung der Quarantäne, das war etwa Anfang Oktober 1943, wurde ich zum Truppenlazarett Kommando Firma Lenz zugeteilt. Ja. Während dieser Zeit haben Sie auch den Angeklagten Boger kennengelernt? Ja, ja, in dieser Zeit. Haben Sie kennengelernt? Ja. Und zwar, welche Funktion hatte der in dem Lager? Jaką funkcję miał? Rozumiem, pytanie rozumiem. Słyszałem, że był na oddziale politycznym. Ich habe gehört, dass er in der politischen Abteilung sei. Ja. Und erzählen Sie uns doch bitte mal, in welchem Block haben Sie damals gelegen, wie Sie in dem Lager D waren? Block 16, 22, 18 und wieder 16. 16, 22, 18 und wieder 16. Haben Sie auch mal in Block 28 gelegen? Nein, ich war nicht. Ich chciałem tutaj wyjaśnić, że tam się w moich tych zeznaniach, które składałem w swoim czasie, zakradła się pewna nieścisłość. Ich möchte erklären, dass in meinen Aussagen, die ich vorher abgegeben habe, eine gewisse Ungenauigkeit sich eingeschlichen hat. Polegała na tym, 16, że to wynikało po prostu stąd, że ja, kiedy byłem wzywany do złożenia zeznań, miałem zeznawać w sprawie oskarżonego Kaduka. Damals, als ich aufgefordert wurde, meine Aussagen zu machen, da sollte ich nur ausschließlich über den Angeklagten Kaduk aussagen. Ja. A w czasie po złożeniu zeznań w sprawie Kaduka zadano mi pytanie, czy mogę coś powiedzieć na temat innych oskarżonych. Und nachdem ich über den Kaduk alles ausgesagt habe, wurden mir einige Fragen gestellt und gefragt, ob ich auch über andere Angeklagten etwas auszusagen hätte. Ja. I wtedy zeznałem między innymi, że oskarżony Boger dokonał egzekucji na bloku 28. Damals habe ich gesagt, dass der Angeklagte Burger unter anderem, dass der Angeklagte Burger auf dem Block 28 Exekutionen durchgeführt hat. Ja. Ponieważ ja bezpośrednio po wyjściu z obozu pisałem pamiętnik, który zamierzałem wydać. Ja skonfrontowałem później po zeznaniu to z zapiskami swoimi. Da ich ein Tagebuch unmittelbar nachdem ich das Lager verlassen habe geführt habe und die Absicht hatte, das mal später zu veröffentlichen, habe ich nach meinen Aussagen diese Aussagen mit meinen Notizen zu Hause verglichen und habe festgestellt, że to nie była egzekucja dokonana przez Bogera. Dass diese Exekution nicht von Boger durchgeführt wurde. Ja. Also insofern können Sie das nicht bestätigen, was Sie damals ausgesagt haben, auf Blatt 13.854, dass im April oder Mai 1944 Sie den Angeklagten Wilhelm Boger in Block 28 gesehen hätten, wie er einen Gefangenen, der eine Funktion hatte, aus unbekannten Gründen aufgehängt habe. Chce pan przez to powiedzieć, że nie może pan potwierdzić swego zeznania złożonego poprzednio, że w kwietniu czy w maju 1944 roku widział pan, jak oskarżony Boger na 28 bloku dokonał egzekucji na jakimś... Tak jest, tak jest. Tak? Tak. Tego pan nie może teraz potwierdzić. Nie mogę tego ja, das kann ich jetzt nicht aufrechterhalten. Aha. Sind bezüglich des Angeklagten Boger noch Fragen zu stellen? Herr Staatsanwalt, bitte schön. Herr Döring, ist Ihnen dieser ganze Vorfall nicht mehr so fest in Erinnerung, dass damals überhaupt ein Häftling in Block 28 oder ein Häftling von Block 28 erhängt wurde? Oder wissen Sie heute nur nicht mehr, ob der Angeklagte Boger an dieser Erhängung beteiligt war? Czy może pan sobie przypomnieć, czy w ogóle pan nie może sobie przypomnieć dzisiaj, że właśnie w kwietniu czy maju 1944 roku został powieszony jakiś więzień na 28 bloku albo z 28 roku? Nadwyżyst... I czy to był Boger, czy to był kto inny? Czy w ogóle pan sobie przypomina? Tak, więc fakt sam pamiętam, tylko po prostu pomyłka polegała na tym, że w czasie zeznania wydawało mi się, że to był Boger, a później... Die Tatsache selbst, die ist mir noch gegenwärtig, aber der Irrtum bestand daran, dass es sich nicht um die Person von Boger handelt. Also jetzt weiß ich, dass es nicht Boger gewesen ist, der das getan hat. Handelt es sich damals um einen Blockältesten mit Namen Mietek oder Mietek? Czy chodziło wtedy o blokowego imieniem Mietek? Nie. Nein. Und welchen Namen verbinden Sie heute mit der Erhängung dieses Häftlings? Czy dzisiaj może sobie pan jakieś imię uprzytomnić w związku z powieszeniem tego więźnia? Nie. Nein, kein Sie wissen Name. Überhaupt nicht mehr, wer daran beteiligt Nein. war? Nie może pan sobie przypomnieć, kto wtedy brał udział w tym powieszeniu? Był jakiś funkcjonariusz SS, ale ja w tej chwili nie... Das wurde von einem SS-Funktionär getan, aber ich kann nicht... Nie, nie, to nie było przez funkcjonariusza SS dokonane, tylko w obecności funkcjonariusza. Das war in Gegenwart eines SS-Funktionärs, aber ich kann mich nicht erinnern, wer das Danke. Gewesen ist. Ja, die Frage, haben Sie Ihr Tagebuch noch? Haben Sie dieses Tagebuch dabei? Czy pan ma jeszcze swój pamiętnik? Tak, i czy ma pan to przy sobie? Nie. Ich habe es in Warschau. Haben Sie, bevor Sie hierher zur Vernehmung gekommen sind, noch einmal in ihr Tagebuch hineingeschaut, um ihr Gedächtnis zu stützen? Zanim pan przyjechał tutaj do składania zeznań, czy pan przeglądał swój pamiętnik, swoje notatki dla odświeżenia swoich wspomnień? Nie, ja to zrobiłem krótko po złożeniu zeznań w 60. bodajże drugim roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, Głównej Komisji Badania Zbrodni. Das habe ich damals getan, nachdem ich 1962 in Warschau vor der Kommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen in Polen gefragt wurde. Tak, ja nawet w ostatnim czasie nie mogłem. In der letzten Zeit, da konnte byłem w ogóle nicht. W delegacji służbowej, nie było mnie dłuższy czas. Hatte ich in einer Dienstreise und war ich lange Zeit nicht zu Hause. Dankeschön. Keine Frage mehr. Keine Frage. Angeklagter Boger, noch eine Frage? Keine Frage. Ja, dann möchte ich doch mal bitten, dass der Zeuge Czekalski noch mal vorkommt. Herr Czekalski, Sie haben eben gehört, dass der Zeuge Döring gesagt hat, Sie seien zusammen am Freitag mit zwei anderen Herren hierher gefahren. Sie hatten uns gesagt, Sie seien mit dem Zeugen Döring allein hierher gefahren. Teraz słyszał pan, co powiedział świadek Döring, że pan w piątek przyjechał tutaj z nim i z dwoma innymi ludźmi. Pan nam powiedział w piątek, że przyjechał pan tylko z świadkiem Döringiem. Owszem, ja przyjechałem Döring i wsiadło dwóch, ja jeden Polak i jeden Żydek z Izraela i wszedł. Tak samo dziś ja wyszłem z sądu i dwóch Polaków nie weszło pod rękę, żeby obiad z nim zjeść. Nie wiem, co za ludzie. Also in taxi kamen noch zwei andere, die kannte ich nicht. Also einer ist ein Jude aus Israel und der andere ist ein Pole. Aber genau wie heute. Heute zum Beispiel in der Mittagszeit, da kamen auch zwei Polen auf mich zu, völlig Unbekannte, und haben mich zum Mittagessen eingeladen. Ja, das mag ja alles sein. Wir hatten Sie nun gefragt, sind Sie allein hierher gekommen? Und da haben Sie gesagt, ich bin mit einer Taxe gekommen und mit mir zusammen ist der Zeuge Döring gefahren. Dann haben wir Sie gefragt, ob noch sonstige Begleiter mit Ihnen gefahren seien und da haben Sie gesagt, nein. Und nun stellt sich heraus, dass noch zwei Begleiter dabei waren. Sie wissen doch, dass gefragt worden ist, ob der Herr Dr. Glowacki mit Ihnen gefahren sei. Zapytanie było, czy pan przyjechał sam? I z kim pan przyjechał w piątek na rozprawę? Powiedział nam pan tutaj, że przyjechał pan tylko ze świadkiem Döringiem. Teraz okazało się, że byli jeszcze jacyś dwaj inni ludzie. Pan sobie przypomina, że chodziło o to, czy doktor Głowacki był też z wami. Proszę panią, proszę powiedzieć Wysokiego Trybunału, bo mnie zdenerwowali obrońcy i śledzą na każdym kroku, z kim jadę. Ja tu ludzi nie znam w ogóle i Głowackiego nie znam. Bitte sagen Sie dem Hohen Gericht, ich wurde dermaßen irritiert von den Verteidigern. Überall werde ich auf Schritt und Schritt beobachtet. Ich kenne überhaupt den Dr. Glowacki nicht. Ich weiß ja gar nicht, was man von mir will. Also schreiben Sie bitte ins Protokoll, der Zeuge. Wo ich hingehe, da werde ich bespitzelt. Was ist das für eine Atmosphäre? Der Zeuge Czekalski, nochmals vorgerufen, erklärt, es ist richtig, dass ich am letzten Freitag außer mit dem Zeugen Döring noch mit zwei anderen Herren im Kraftwagen hierher gefahren bin. Ich weiß aber nicht, um welche Herren es sich dabei gehandelt hat. Das eine war ein Pole, das andere war ein Israeli. Ich habe ihren Namen jedoch nicht, ich kenne ihren Namen jedoch nicht. Ich kenne auch den Zeugen Dr. Glowacki nicht. Bitte. W ogóle go nie widziałem, jak byłem w obozie, nie znam doktora, bo ja mieszkam o 120 km, nie kontaktuję się z nikim, nie znam, bo to ja jestem tylko zwykły fryzjer, a to są lekarze, to ja nie mam nic z nim. Seit meinem Aufenthalt im Lager habe ich Dr. Glowacki nicht gesehen. Ich bin ein einfacher Friseur und da sind Ärzte, wir haben ja nichts gemeinsam. Also offensichtlich hat er ihn aber doch in Auschwitz im Lager gekannt. więc pan znał go w obozie. Z obozu, ale w tej chwili nawet bym tak dużo oskarżonych nie poznał, tak i jego bym nie poznał. No. Aus dem Lager ja, aber genauso wie die Angeklagten, viele habe ich ja nicht erkennen können, genauso hätte ich ihn auch nicht Ich habe den Dr. Klowatzki zwar im Lager Auschwitz gekannt, weiß aber nicht, ob ich ihn heute wieder erkennen würde. Und nun eine Frage, die er mit seinem Eid verantworten muss. Hat er mit Dr. Klowatzki am Freitag noch einmal gesprochen? Teraz pytanie, które do którego odnosi się też przysięga złożona przez pana poprzednio. Teraz to jest przysięga. Czy rozmawiał pan w piątek z doktorem Głowackim? Ja rozmawiałem z Polakami, ale z Głowackim nie rozmawiałem. To ja go nie znam. Kim on był? Aber mit Głowackim habe ich nicht gesprochen. Ja nie wiem, mogę przysiąc, nie wiem, jakiś Polak jest ich Żydek. Ale kto to był, ja nie wiem. Ich kann schwören, das war ein Jude und ein Pole, aber wer die waren, weiß ich nicht. Tak, dzisiaj wyszedłem z obiadu, jakiś lekarz w Australii, przyjeżdżał z Australii. Zeuge, was Sie hier gesagt haben, wird auf Ihren Eid bezogen. Das heißt, es gilt so, als ob Sie das erneut beschworen hätten. Wollen Sie ihm das sagen? To, co pan teraz powiedział, będzie wzięto tak samo, odnosi się do tej samej przysięgi, które pan poprzednio składał. To jest tak, proszę, jak gdyby pan na nowo przysięgał. Tak jest. Wierzę sądowi, bo uważam sąd i przed sądem mi wszystko wolno prawdę powiedzieć. Ja, ich, na śledztwie mogę kłamać, ale przed sądem muszę. Ich verehre das Gericht und ich sage nur vom Gericht, ich muss vom Gericht nur die Wahrheit sagen. Jawohl. Bo ja nie znam. Sind noch Fragen an diesen Zeugen zu stellen? Bitte schön. Ich bitte den Zeugen zu fragen, ob es richtig ist, dass er gemeinsam mit Herrn Döring am Bahnhof von zwei Herren abgeholt worden ist. Czy to jest prawda, że pan razem ze świadkiem Döringiem został spotkany na dworcu przez dwóch ludzi. Tak jest. Jawohl. Waren das die gleichen Zeugen, mit denen er, mit die gleichen Herren, mit denen er im Taxi hergefahren ist? Czy to są ci sami ludzie, z którymi pan przyjechał taksówką? No tak, bo byśmy po polsku rozmawiali, słyszeli, wzięli. Ja, wir haben polnisch gesprochen und die kamen auf. Ich habe ihn gefragt, ob das die gleichen Herren waren, mit denen er im Taxi war, nicht ob sie polnisch gesprochen haben. Czy to są te same osoby? A to ja nie wiem, o kogo. Czy ci sami ludzie, którzy was spotkali na dworcu, czy ci sami ludzie wsiedli z wami do taksówki? Wszedł jakiś blondyn, nie znam go. Jeszcze jeden z Izraela, ale kto to jest, to ja nie wiem. Wszedł. Ein blonder Mann no. kam rein ja und wiem, noch ein Jude, aber ich kenne sie nicht. No skąd ja mogę wiedzieć? Ein blonder Mann. Können Sie sagen, welche Größe dieser Herr hatte? Może pan opisać, jaki był, jaki wzrost miał ten człowiek? Mógł być tak wysoki jak ja. Er könnte so wie ich gewesen sein. Was hatte der Zeug, der Herr für einen Anzug an? Co on miał na sobie za ubranie? Ja się nie przyglądałem. Jakieś miał spodnie inne, marynarkę inne, nie wiem. Jasne jakąś marynarkę, nie wiem co. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so genau beobachtet. Irgendeine Hose und eine Jacke, die anders war als sie. Eine Jacke und eine Hose, die anders war. Ja, die Jacke war andere Farbe als die Hose. Keine Frage. Keine Frage mehr. Wenn keine Frage mehr zu stellen ist, dann kann der Zeuge wohl entlassen werden oder erhebt sich ein Widerspruch. Im allzeitigen Einverständnis wird der Zeuge entlassen. Sie können da. Ja? Will denn nicht Herr Dr. Frank nun, der doch mit aller Bestimmtheit hier behauptet hat, er habe den Herrn Dr. Klowatzki mit dem Zeugen zusammen hier zum Gericht kommen sehen? Ja. Dazu eine Erklärung abgeben? Ja, die Erklärung hat er ja abgegeben, höre ich nochmal. Aber auch keine mehr abzugeben. Wird auch er hat gesagt, er hat bestimmt, der Herr Dr. Klowatzki war hier in dem Sitzungssaal. Am Vormittag und am Nachmittag. Bevor allerdings dieses Thema aufgetreten ist. Und der Herr Rechtsanwalt Dr. Fertig hat ihn ja auch hierher kommen sehen. Ich möchte auch noch sagen, mit dem Zeugen zusammen? Nein, der Herr Dr. Fertig hat das nicht gesagt. Herr Dr. Das Fertig ist doch gerade vom Herrn Dr. Frank hier mit aller Der Herr Dr. Frank hat gesagt, wenige Meter vor diesem Gebäude hier hätte er diese drei Herren zusammengehen sehen. Wird denn das jetzt aufrechterhalten? Warum denn nicht? Natürlich. Ich glaube, dass der Herr Nebenkläger die Sachen nicht richtig sieht. Der Zeuge hat doch ausgesagt, dass aus ihm und dem Zeugen Döring niemand im Taxi war. Und fest steht doch aufgrund der Bekundung des Zeugen Döring, dass vier Personen im Taxi waren. Insofern ist da ein offensichtliches Missverhältnis gegeben, sodass das meines Erachtens auf die Weitererklärung gar nicht ankommt. Herr Vorsitzender, ich glaube, wir können den Streit beenden, indem ich benenne den Herrn Neumann. Ich glaube, er ist Journalist bei der Abendpost. Der wird Ihnen genau erklären, wie der Herr Dr. Glowatzki hier zum Gericht an dem fraglichen Tag gekommen ist. Er hat mir gesagt, er hat ihn beobachtet. Er hat gesagt, der Mann ist alleine gekommen. Er ist allein gekommen. Er ist allein gekommen. Im Übrigen habe ich den Angeklagten Dr. Frank so verstanden, dass er die drei fraglichen Personen nicht von vorne, sondern von hinten gesehen hat. Er nickt. Ja. Also wenn keine Fragen mehr an den Zeugen sind, Herr Dr. Eggert, Sie wollten? Nein, erledigt. Dann die Frage, ob gegen die Entlassung dieses Zeugen etwas einzuwenden ist. Eine Frage hätte ich noch zu stellen. Ich glaube, heute bei der Übertragung der Frau Dolmetscherin ist, glaube ich, ein Missverständnis entstanden. Ich hatte den Zeugen gefragt, wieso er gewusst habe, dass diese SS-Männer Zyklon mit sich geführt hätten. Und da haben Sie übersetzt, der Zeuge hätte gesehen, dass diese SS-Männer Büchsen gehabt hätten, in denen das Zyklon drin war. Hat er wirklich gesagt Büchsen oder hat er gesagt Schachteln? Zapytaniu przewodniczącego, było powiedziane, że skąd pan wie o tym, że oni mieli przy sobie... W takich pudełkach. W pudełkach? Tak, to był karton, takie duże pudełka. Das waren große Kartons. Große Kartons, also doch Schachteln. Więc w pudełkach. W dużych kartonach to było ułożone. In großen Kartons waren sie darin gelegen, war das darin gelegen. Ja. Also in einem Karton kann man kein Zyklon B aufbewahren, das ist ausgeschlossen. Schön, das können Sie nicht ändern. Der Zeuge sagte dann, glaube ich, noch ergänzend, ich war, was hätte es sonst anders sein sollen? Ja. Was hätte es sonst anders sein sollen? Ja, nun gerade deshalb kam es mir darauf an, das Behältnis beschrieben zu wissen, denn in einer Schachtel kann kein Zyklon B aufbewahrt werden. Und wenn er sagt, was hätte sonst anders sein wollen, da hätte ich gern gewusst, woraus er diesen Schluss gezogen hat. Das war ein großer Magazinkarton. Ein Magazinkarton. Sturmanführer Kapetusz pod sobą dyrygował jako główny szef apteki. On tym dyrygował. Ja, woraus schließt denn der Zeuge, dass in diesem Magazinkarton ausgerechnet Dosen oder Büchsen mit diesem Giftgas gewesen sind? In der Schachtel sind das Kisten. Unten im Keller. Unten im Keller befanden sich diese Dosen und Schachteln und Kartons. In welchem Keller, bitte? In der Kommandantur 3. Am Anfang wurde es dort magaziniert. Ja, und woran hat der Zeuge erkannt, dass es sich um Schachteln handelte, in denen Zyklon B drin war? Skąd panu jest wiadome, że właśnie to były kartony? No, ci, co znosili więźniowie, to wiedzieli, że to cyklon. Skąd wiedzieli, to nie wiem. Die Häftlinge, die das gebracht haben, sie haben gewusst, dass es Zyklon B ist. Woher sie gewusst haben, weiß ich nicht. Und wieso wussten sie es dann? Skąd się pan o tym wiedział? No, oni mi mówili, bo kiedyś karton się rozerwał, ja widziałem te puszki. Als karton geplatzt, ein von den Kartons geplatzt war, da habe ich die Dosen gesehen. Da haben Sie die Dosen gesehen. Ja. Das wszystko. A kto miał, to był Sturmanführer, Kapetusz, który tym Sturmbannführer Capesius, der war Chef der Apotheke. Hm. Ja. Wenn dann keine Fragen mehr, bitteschön. Herr Zeuge, bitte den Zeugen zu fragen, ob die beiden Herren, die ihn am Bahnhof abgeholt haben und die, mit denen er im Taxi gefahren ist, ob die hier im Gerichtssaal sind. Czy ci panowie, którzy spotkali was na dworcu i którzy jechali z wami taksówką, czy oni dzisiaj znajdują się tu na sali? To ja nie wiem. Das weiß ich nicht. Nie, ja, bitte ich soll sich mal umdrehen. Nie. Tylko also das kann man nicht zumuten an einem Zeugen. Tu żydziś nie na obrad, obiad poprosili. Tylko to. A wtedy to tu nie ma. Czy ja mogę... Darf ich ja etwas sagen? Nein, ich habe ja erst mal... Ja, ja, ja, nie wiem. Ich weiß nur, dass hier im Saal ja, die beiden Herren sind, die mich zaraz heute zum Mittagessen eingeladen ja haben. Ja, dziś proszę panią, proszę powiedzieć, przyjechałem sam taksówką, bo mnie strasznie szpiegują tu. Heute darum bin ich ja alleine mit dem Taxi gekommen, weil ich sehr bespitzelt werde. Ja, darum geht's ja gar nicht. Es geht um die Herren, die ihn am Bahnhof abgeholt haben, mit denen er im Taxi gekommen ist. Damals, nicht heute. Heute tylko nie o dzisiaj, tylko chodzi o piątek. Proszę panią. Spotkali na dworcu i przyjechali z wami taksówką. No to jak ich nie znam, tłumaczę, że nie znam ich. To ja mam tu być oskarżony w tej wypadku? Ich erkläre doch, dass ich sie nicht kenne. Bin ich hier angeklagt hier? Nein, aber hat auf Fragen, die an ihn gerichtet werden, eine Antwort zu erteilen. Er kennt sie nicht und der Herr Rechtsanwalt hat gefragt, ob er sie hier wiedererkannt hat. Heute. Czy dzisiaj pan poznał i widział pan na sali tych ludzi? Nie wiem, ja na sali tu nie oglądam się, nie wiem. Ich gucke mich nicht um im Saal, ich weiß es nicht. Ich wurde doch hier vernommen, ich habe mich im Saal nicht umgeguckt. So. Keine Frage mehr. Gegen die Entlassung des Zeugen... Die Zeuge Döring wollte etwas dazu sagen. Der Zeuge Döring wollte was sagen dazu. Chciałem, żeby pani łaskawie zapytała Wysoki Sąd. Właściwie, dlaczego my jesteśmy pytani o to, czy widzieliśmy się ze świadkiem Głowackim, czy nie. Przecież, no ja jego nie znam, bo to jest... ja na terenie obozu się z nim nie spotkałem. Ale gdyby to był mój kolega obozowy, ja bym go spotkał tutaj, to bez żadnych historii bym z nim rozmawiał. Ja absolutnie nie widzę powodu, dlaczego miałem się tłumaczyć. Spielt, ob ich mit ihm gesprochen oder nicht gesprochen. Ich kenne ihn aus dem Lager nicht, aber wenn ich ihn gekannt hätte und hätte ihn getroffen und hätte mit ihm gesprochen, was soll es? Warum sollte ich es? Ja, der Herr Döring ist darüber nicht gefragt. Er weiß nicht, warum es sich trägt. Wir hatten einen Grund zu vermuten, dass da eine Unterredung stattgefunden hat, aus ganz bestimmten Gründen, die Sie hier nicht beurteilen können, pan weil Sie nicht dabei waren. Nic na ten temat, ponieważ pan nie słyszał, nie wie pan, o co tu się rozchodziło. Ale pytania były do mnie kierowane również. No, ja, aber die Frage wurde doch auch an mich. Nein. Ja, die Frage ist an ihn gestellt worden, wer mit dem Auto war, weil wir feststellen wollten, ob der Dr. Głowacki mitgefahren ist. Pytanie było szło tylko w tym kierunku, czy Dr. Głowacki znajdował się z panem w taksówce. So, damit ist die Sache erledigt. Ja, ja. Nehmen Sie auf, dass der Zeuge auch diese Aussagen noch unter Bezugnahme auf den von ihm geleisteten Eid gemacht hat. Das sagen Sie dem Zeugen, dass diese Aussage auch noch unter Bezugnahme auf den von ihm geleisteten Eid gehe und dass er im Übrigen dann entlassen wäre. Ja, Sie sollen ihm das erst sagen. Moment, Moment. Ich habe ja gesagt, dass das, was er jetzt noch gesagt hat. Jawohl. Und nun kann er gehen. Ich kann es noch mal beschwören, hat er vorhin. Soll er dann wieder gehen? Nun, Döring, Sie haben vorhin gesagt, Sie wären zunächst vorgeladen worden und hätten Aussagen machen wollen über den Angeklagten Kaduk. Und Sie haben auch Aussagen gemacht über den Angeklagten Kaduk. Erzählen Sie uns doch bitte, wo Sie ihn kennengelernt haben und was Sie bei ihm beobachtet haben. Więc jeżeli chodzi o oskarżonego Kaduka, was den Angeklagten Kaduk angeht, pokazano mi go po raz pierwszy, to znaczy pokazali inni więźniowie, którzy już dłużej byli w obozie. jeszcze w okresie, kiedy byłem na kwarantannie. Zeigten mir in bereits während der Quarantäne andere Häftlinge, das heißt die Häftlinge, die bereits im Lager waren. To się odbyło zresztą w tych okolicznościach, że myśmy byli w tym czasie zatrudnieni w takich kolumnach transportowych, które donosiły kamienie ze stacji kolejowej do obozu. Wir arbeiteten in den Kolonnen, die Steine gebracht haben. Skąd? Ze stacji kolejowej, koło stacji kolejowej, gdzieś tam w okolicy. Von der Eisenbahnstation? Z okolicy. Aus der Gegend des, der Eisenbahnstation ins Lager. I w czasie pewnego dnia zjawił się tam między innymi oskarżony Kaduk i tam mi pokazano go. Eines Tages erschien dort auch unter anderem der angeklagte Kaduk und man zeigte mir ihn. Zwrócono uwagę, żeby powiedzmy intensywnie, żeby nie zatrzymywać się, pracować, bo to jest jeden z tych SS-manów, którzy szczególnie źle traktują więźniów. Man machte mich aufmerksam, dass man jetzt intensiv arbeiten soll und gar nicht stehen bleiben, weil er zu diesen gehört, die besonders scharf sind. Którzy cieszyli się w ogóle opinią, powiedzmy, bardzo od SS-manów, którzy bardzo źle więźniów traktują. Dass er zu solchen SS-Männern gehört, die einen schlechten Ruf haben, einen Ruf, der sie die Häftlinge schlecht behandeln. Ja. Nun sagen Sie bitte, Sie haben ihn wann kennengelernt? Sie sind also hingekommen am 25. August 1943. Haben Sie noch im Jahr 1943 den angeklagten Kaduk kennengelernt? Tak, to było prawdopodobnie gdzieś w początkach września 1943. Ja, das war wahrscheinlich noch Anfang September 1943. Und was für eine Stellung nahm der angeklagte Kaduk damals ein? Czym on się zajmował w tym czasie? Jakie zajmował stanowisko? No ja nie wiem, to mi trudno powiedzieć, ja das nie znałem tych. Das wissen Sie nicht. Aber jedenfalls muss er doch irgendeinen Vorgesetzten Rang gehabt haben, denn der Zeuge erzählt uns doch eben, dass er zur Arbeit kam, um dort die Arbeit zu überwachen oder zu besichtigen. Ale widocznie już miał jakieś stanowisko nadrzędne, dlatego że on przyszedł, żeby obserwować, czy pilnować, czy sprawdzić pracę. No sądzę, że tak. Ich meine, ja. Ja. Haben Sie einmal erlebt, dass Kaduk mit den Gefangenen das machte, was hier im Allgemeinen als Sporttreiben bezeichnet wird? Czy pan widział, żeby Kaduk zajmował się z więźniami tym, co nazywano ogólnie w obozie sportem? Nawet sam brałem w tym udział. Sogar ich selbst nahm daran teil. Ja, und dann erzählen Sie bitte, wie das gewesen ist. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało. No i to było właśnie tam gdzieś w czasie transportowania kamieni. Das war eben damals während des Steine-Transportes. Also noch im Jahr 43. To było znaczy jeszcze tak. Ja, das war noch 43. Wszystko to działo się w okresie, kiedy byłem na kwarantannie. Das alles spielte sich ab in der Zeit, als ich in der Quarantäne war. In Block 5. In Block 5. Und was spielte sich da ab? I co tam się odbyło? Więc myśmy bezpośrednio po przybyciu do obozu odebrano nam buty. Unmittelbar nachdem wir ins Lager gekommen sind, wurden uns die Schuhe abgenommen. I przez cały okres kwarantanny chodziliśmy boso. Und während der ganzen Zeit der Quarantäne liefen wir barfuß. Ponieważ ta cała trasa nam mogła mieć no, gdzieś może 2 kilometry, może więcej. To była droga z takiego tłuczonego kamienia, więc mieliśmy nogi w bardzo złym stanie, bo to się wielokrotnie w ciągu dnia w jedną i drugą stronę chodziło. Und da diese Route, die wir täglich zweimal zu tun hatten, etwa 2 Kilometer. Nie dwukrotnie, tylko wielokrotnie, to 8, 10, 12 razy. 8 oder 10 Mal zu passieren hatten, etwa 2 Kilometer lang war und mit Kies, mit so kleinen Steinchen besät wurde, war es für uns sehr schwer und schmerzhaft. No i w związku z tym zwykle już po kilku godzinach pracy myśmy mieli duże trudności z poruszaniem się. Darum bereits nach zwei Stunden solche Arbeit hatten wir Schwierigkeiten uns fortzubewegen. I właśnie któregoś dnia oskarżony Kaduk gdzieś tam się zjawił w tym okresie. Eines Tages erschien der angeklagte Kaduk dort an diesem Ort. Skąd braliśmy kamienie? Und zwar dort, von wo wir die Steine genommen haben. I zaczął krzyczeć, że poruszamy się za wolno, że er begann uns anzuschreien, dass wir viel zu langsam uns bewegen, dass wir im Laufen das tun sollen. Tak, i część więźniów, która akurat była z naszego bloku, brała kamienie wtedy. Została właśnie poddana temu tak zwanemu sportowi. Ein Teil der Häftlinge, die gerade damals die Steine genommen haben, die mussten dann den sogenannten Sport machen. To trwało dosyć. Worin bestand der Sport? Na czym polegał ten sport? Więc po prostu biegaliśmy w koło, padając, stając, czołgając się, skacząc jakieś żabki. Wir mussten im Kreise herumlaufen, springen, fallen, als Frösche springen. No i to było oczywiście w związku z tym bardzo wyczerpujące, bardzo męczące. Das war sehr mühsam und sehr ermüdend. Zwłaszcza, że byliśmy wtedy prawie że zagłodzeni. Besonders, weil wir ja fast am Verhungern waren. No, szczególnie źle to znosili więźniowie starsi albo chorzy, którzy nie byli fizycznie odpowiednio sprawni. Besonders schwer war das für die Häftlinge, die krank oder ältlich waren, die also körperlich nicht in der Lage waren, das durchzuhalten. No i ci więźniowie byli, powiedzmy, w czasie samych tych ćwiczeń bardzo, szczególnie źle traktowani, byli bici, byli kopani przez... Gerade solche Häftlinge wurden besonders schlecht während dieses Sports behandelt. Es wurde nach ihnen getreten und geschlagen. No i właśnie wtedy, o ile sobie przypominam, to chyba trzech więźniów tak bardzo ciężko było poszkodowanych w czasie tego sportu, byli raz, że byli samymi ćwiczeniami bardzo zmęczeni, poza tym byli i bici, kopani przez oskarżonego kaduka. Und aus damaliger Zeit erinnere ich mich an drei solche Häftlinge, die besonders schlecht dabei gefahren sind. Die waren erstens schon alleine durch diesen Sport sehr ermüdet und dann wurden sie noch von dem angeklagten Kado geschlagen und getreten. I jeden z tych więźniów to był mężczyzna, powiedzmy, no, w wieku, trudno mi powiedzieć, ale to tak wydaje mi się około, no może 50, ponad 50 lat, 55 lat może. Na skutek, przypuszczam, że na skutek tych ćwiczeń, no bo w końcu byliśmy w obozie dopiero około 2 tygodni. Więc raczej nie sądzę, żeby to było z jakiegoś innego powodu, więc raczej uważam, że bezpośrednią przyczyną śmierci było z jednej strony pobicie, a z drugiej strony zmęczenie tymi ćwiczeniami. Einer von diesen Häftlingen, er war schon ein älterer Mann, so ungefähr 50, vielleicht auch 55, der starb und meines Erachtens nicht infolge irgendetwas anderen, weil wir erst 2 Wochen im Lager waren, sondern infolge dieser Misshandlungen und Schläge. Also Sie haben gesehen, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass 3 Menschen bei diesen sogenannten Übungen vor Erschöpfung hinfielen. Und Sie glaubten, dass einer von diesen, nicht Sie wussten, dass einer von diesen tot war und glaubten, dass dieser Tod durch die Erschöpfung eingetreten sei, weil sie erst wenige Wochen im Lager waren. Stimmt das so? Czy dobrze pana zrozumiałam, że 3 osoby pan widział, jak upadły w trakcie tego sportu? No więcej, ale 3 były szczególnie ciężko pobite. Mehr Personen fielen dabei um, aber 3 davon waren sehr schwer misshandelt und einer davon diese zwischen 50 und 55 Jahre alt, starb. Starb. Daran. Ja. Nun sagten Sie aber vorhin, Sie seien selbst damals schon sehr schwach gewesen und halb verhungert gewesen. Pan przedtem powiedział, że oni wszyscy, że byliście już w tym czasie słabi i zagłodzeni. No, może ja to nie ściśle powiedziałem, nie tyle byliśmy zagłodzeni, ile w ogóle byliśmy głodni, osłabieni. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Wir waren einfach hungrig. Hungrig waren sie. Aber sie sind der Auffassung, dass der Tod nur durch die Schläge eingetreten sein muss, nicht etwa durch den allgemeinen Zustand. Więc jest pan jednak tego zdania, że śmierć tego człowieka nastąpiła nie na skutek ogólnego złego stanu zdrowia, tylko na skutek pobicia. Tak, jestem przekonany, że no, częściowo na skutek pobicia, a częściowo na skutek męczących ćwiczeń. Ich bin überzeugt, dass der Tod erstens infolge der Schläge und zweitens infolge der ermüdenden Übungen eingetreten ist. Ja. Dann vier Wochen später. Wollen Sie uns einmal erzählen, wie das war mit dem Fehlen des Gefangenen? Mit dem Fehlen? Ja, also es tak, ist... rozumiem pytanie. Może pan nam opowiedzieć, co było cztery tygodnie potem z tymi więźniami, których zachowali? No, to była jakoś taka bardzo... rzecz, która mi się szczególnie utrwaliła w pamięci, bo to było bardzo po prostu szokujące dla mnie. I dawało pewne świadectwo o metodach w ogóle, jakie są stosowane. To jest Fall, der mir besonders im Gedächtnis haften blieb, weil das erstens so eine Schockwirkung hatte und zweitens, weil das ein Bild der Methoden im Lager mir gegeben hat. Więc w tym czasie myśmy byli, powiedzmy, na przemian albo zatrudniani przy transporcie kamieni, albo mieliśmy, powiedzmy, takie stójki. To znaczy cały dzień staliśmy na placu apelowym. Na placu apelowym staliśmy cały dzień, albo transportowaliśmy kamienie. To były dwa nasze zajęcia. Zu unseren Beschäftigungen gehörte abwechselnd einmal das Abtransportieren der Steine und zweitens stehen während des Appells. To znaczy nie, to nie były apele. Po prostu staliśmy cały dzień na baczność na placu apelowym. Das heißt, es war in diesem Sinne nicht ein Appell, sondern wir standen auf einem Appellplatz in besonders stramme Haltung. I pewnego dnia, w tym czasie apele były, kiedy nie pracowaliśmy, kiedy staliśmy na placu apelowym, apele były urządzane, powiedzmy, dwukrotnie. To znaczy wieczorem był ten właściwy apel, który obejmował cały obóz, a gdzieś w godzinach obiadowych mniej więcej był taki apel wewnętrzny na samej kwarantannie. Während wir auf diesen Appellplätzen standen, gab es zwei Appelle, eigentliche Appelle. Einmal ein Abendappell, an dem das ganze Lager teilnahm, und einmal in der Mittagszeit ein innerer Appell sozusagen, nur für die Quarantäneangehörigen. I właśnie w czasie jednego z takich apeli obiadowych stwierdzono brak jednego więźnia na bloku czwartym. Und eben gerade während so eines Appells in der Mittagszeit wurde festgestellt, dass ein Häftling aus dem Block 4 fehlt. No to oczywiście wywołało jakieś olbrzymie zamieszanie i w obozie, i wśród funkcyjnych, i wśród SS, ponieważ no, raczej było, to były wypadki niespotykane, żeby na kwarantannie były jakieś tego rodzaju... Das rief eine Unruhe hervor und auch unter den SS-Männern, weil das ein nicht alltägliche Fahr war und sehr selten, dass jemand aus der Quarantäne fällte. Na kwarantannę, oczywiście wewnętrzny ten personel funkcyjny rozpoczął poszukiwania, ponieważ one przez dłuższy czas nie dawały rezultatu, więc sprowadzono z obozu, było kilku blokowych z innej części obozu, których ja tam nie widywałem na kwarantannie. Erstmal wurden die Nachforschungen angestellt, und zwar von den Funktionären der Quarantäne. Und dazu kamen Blockältesten aus den anderen Blocks. Z innych części obozu, ja nie znałem, nie widywałem tam blokowych. Aus anderen Teilen des Lagers, die ich nicht kannte. Chyba było około, może, czy ja wiem, 8-10 SS-manów na terenie obozu. Es war so ungefähr 8-10 SS-Männer auf dem Gebiet des Lagers. I między innymi był oskarżony Kaduk. Unter anderem war der angeklagte Kaduk. Te poszukiwania trwały no chyba około może 2 do 3 godzin. Dieses Suchen dauerte etwa vielleicht 2 bis 3 Stunden. Tak. W międzyczasie ogłoszono, że z każdego bloku wybrano 3 zakładników. To znaczy, ja muszę tutaj podkreślić, że nie wszystkie bloki w tym czasie były obsadzone na kwarantannie. Było obsadzonych kilka bloków, może około 6, nie wiem dokładnie, ale z tych wszystkich bloków, które były obsadzone, wybrano po 3 zakładników z każdego bloku. In der Zwischenzeit wurden aus jedem Block, der zur Quarantäne gehörte, ich möchte hier betonen, dass nicht alle Blocks besetzt waren, das waren vielleicht 6, wurden 3 Geisel ausgesucht. Któryś z więźniów funkcyjnych, mówiący po polsku, ja to był bodajże jakiś blokowy, ogłosił, że ci zakładnicy zostaną zastrzeleni, o ile uciekinier się nie znajdzie, bo panowało przeświadczenie, że ktoś uciekł z obozu. Einer von den Häftlingsfunktionären, es war vielleicht Blockälteste von dem Block. Nie wiem. Ich weiß nicht aus welchem Block, aber irgendein Blockältester sagte uns, wenn diese fehlenden Personen nicht gefunden werden, werden die Geisel erschossen. Personen, bo to jednego było brak. Aha, es fehlte nur eine. Also wenn er nicht gebracht wird, werden die Geisel erschossen. Te poszukiwania trwały, tak jak powiedziałem, około może 2 do 3 godzin. Jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, że ci zakładnicy byli wybierani przez jakiegoś więźnia funkcyjnego. O ile się dobrze przypominam, to był blokowy Katarzyński. Ich möchte noch hinzufügen, dass diese Geisel wurden von einem Blockältesten namens Katarzyński ausgesucht und nominiert. Po prostu tak na oko sobie chodził i wybierał bez planu. Ohne irgendeinen bestimmten Plan. Der ging so herum und bestimmte sie nach eigenem. I byli ustawieni na drodze przed placem, przed każdym, bo te place apelowe były między barakami. I na wprost każdego placu apelowego ci 3 zakładnicy przy swoim bloku stali. Diese Geisel wurden dann auf die Straße direkt neben ihren Blocks aufgestellt. Mniej więcej po upływie jakichś 2-3 godzin funkcyjni, którzy gdzieś w tylnej części obozu szukali. Ungefähr nach 2-3 Stunden. Tak, blokowi, znaczy w ogóle ci blokowi SS-mani, którzy szukali po całym obozie, zaczęli od końca obozu wołać, że ten znalazł się, ten brakujący więzień. Begannen die SS-Männer und auch die Funktionäre, die nach dem fehlenden Mann gesucht haben, zu rufen, dass sie den Häftling gefunden haben. No więc oczywiście wszyscy ci, którzy prowadzili poszukiwania na terenie obozu, pobiegli tam. Alle, die auf dem Gebiet des Lagers gesucht haben, die liefen dorthin. Nie było ich no, kilkanaście minut, potem w grupkami szli w kierunku bramy. Sie fehlten einige Minuten und dann kamen sie in Gruppen Richtung Lager, des Lagertor. Tak. Kiedy znaleźli się koło bloku 4, oskarżony Kaduk zastrzelił tych 3 zakładników z 4 bloku. Właśnie bloku tego, z którego był brakujący więzień. Okazało się, niech pani może... Als sie neben dem Block 4 standen, hat der angeklagte Kaduk die Geisel aus dem Block 4, also aus diesem Block, von dem der Mann fehlte, erschossen. Okazało się zresztą, że ten więzień nie próbował uciekać. Es hat sich übrigens herausgestellt, dass der Häftling nicht versucht hat zu fliehen. Tylko to był starszy człowiek, starszy więzień, Polak w wieku no, około 60 lat. Das war übrigens ein alter Mann, ein Pole, etwa 60 Jahre alt. Który prawdopodobnie czuł się źle i chciał gdzieś po prostu schować się, żeby nie musiał stać cały dzień na placu apelowym. Der fühlte sich wahrscheinlich nicht wohl und wollte sich irgendwo verstecken, damit er nicht den ganzen Tag auf dem Appellplatz zu stehen braucht. Schował się za, w końcu obozu, albo już poza ostatnim barakiem, albo gdzieś między którymś z tych końcowych baraków. Er hat sich am Ende des Lagers entweder hinter die letzte Baracke oder da zwischen den letzten Baracken versteckt. W takich stosach drzewa opałowego, które było przygotowane na opóźnienie. I tam zmarł w ciągu dnia i został martwy znaleziony, nie żył. Und er starb dort während des Tages und wurde tot aufgefunden. No i właśnie mimo, że ja specjalnie podkreślam, mimo, że ten więzień został znaleziony, ci trzej zakładnicy z czwartego bloku zostali zastrzeleni. Obwohl dieser Mann gefunden wurde, was ich besonders betone, wurden die Geisel aus dem Block 4 doch erschossen. Zakładnicy z pozostałych bloków zostali zwolnieni na blok. Die Geisel aus den anderen Blocks wurden wieder in die Blocks zurückgeschickt. Po zabiciu tych więźniów oskarżony Kaduk, przechodząc koło naszego bloku, idąc w kierunku tego miejsca, gdzie znaleźli tamtego więźnia, wyraził się do blokowego z naszego bloku i ponieważ ja stałem blisko, zaraz przy samym brzegu, przy drodze, doskonale słyszałem, wyraził się w ten sposób, że w obozie się zdycha tylko przy pracy, a nie jak świnia po kątach. To było dosłownie w tym sensie powiedziane. Während der Angeklagte Kaduk zurückging, und zwar dorthin, wo man diesen toten Mann gefunden hat, äußerte er sich zu unserem Blockältesten neben unserem Block, und ich hörte das ganz genau, weil ich in unmittelbarer Nähe stand, mit folgenden Worten: Verrecken kann man im Lager nur bei der Arbeit und nicht als nicht wie ein Schwein in deine Ecke. In den Ecke. Nicht wie ein Schwein in einer Ecke. Verrecken kann man im Lager nur bei der Arbeit und nicht wie ein Schwein in einer Ecke. Wurde die Leiche dieses Mannes herbeigebracht? Czy przyniesiono trup tego człowieka? Tak, no leżał jakiś czas tam w końcu, był zmasakrowany, był pobity, pokrwawiony cały. Ten znaleziony. To znaczy, no nie tyle, może źle się wyraziłem, pokrwawiony. Był w każdym razie miał ślady jakichś uderzeń na twarzy. Der Mann lag noch einige Zeit dort. Er wurde, man sah ihm, er war mit Blut beschmiert und geschlagen. Nie tyle zakrwawiony. No, aber nicht so weit, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Er trug nur Spuren der Schläge. Haben Sie gesehen, dass Kaduk auch diese Leiche noch mit den Füßen trat? Czy pan widział, że Kaduk kopał trupa tego człowieka? Nie, ja tego osobiście nie widziałem. To mówili więźniowie, którzy byli w tamtej części obozu. Das habe ich persönlich nicht gesehen, aber die Häftlinge haben sie mir davon erzählt. Wurden die drei Geiseln aus dem Block 4 von Kaduk in Gegenwart des Zeugen erschossen? Czy ci zakładnicy z bloku czwartego, tych trzech zakładników, zostało rozstrzelane przez Kaduka w obecności świadka? No prawie, że tak. To znaczy... Fast ja. To znaczy, ja zaraz wyjaśnię dlaczego. Ich werde gleich z miejsca, w którym ja stałem, tych trzech zakładników nie było widać. Oni stali tak, że byli tuż zasłonięci narożnikiem baraku. Von dieser Stelle aus, an der ich mich befand, konnte ich die drei Geiseln nicht sehen. Sie waren hinter dem Rand einer Baracke versteckt. Widziałem natomiast, że kiedy oskarżony Kaduk podchodził do tego miejsca. Ich sah jedoch den angeklagten Kaduk sich an dieser Stelle nähern. I w tym czasie, kiedy dochodził do tego miejsca, gdzie stali ci więźniowie, wyjmował pistolet z torby. Und als er sich dieser Stelle, wo die Männer standen, näherte, nahm er die Pistole heraus. Chwilę po tym usłyszałem cztery albo pięć strzałów. Eine Weile danach hörte ich vier oder fünf Schüsse. Zostaliśmy zwolnieni z placu apelowego mniej więcej pół godziny później. Wir wurden ungefähr eine halbe Stunde später von dem Appellplatz entlassen. I wtedy widziałem na własne oczy tych trzech zabitych, którzy w międzyczasie zostali zabrani z drogi i położeni pod ścianą baraku przy takim trawniczku. Und da habe ich mit eigenen Augen diese drei Erschossenen gesehen, die dann von der Stelle weggeholt wurden und lagen neben der Baracke, neben dem Block. Tak, na takim, na przy trawniczku takim, który wzdłuż ściany baraku. An so eine Grasfläche. Poza tym nie widziałem, żeby którykolwiek z SS-manów miał w tym momencie broń na wierzchu. Außerdem habe ich keinen SS-mann gesehen, der eine Waffe hielt. No, kiedy rozmawialiśmy później z więźniami z czwartego bloku, którzy to byli więźniowie z tego samego transportu, w którym ja zostałem przywieziony do Oświęcimia. Transport został podzielony między blok czwarty i piąty. Wszyscy więźniowie, którzy byli na czwartym bloku i na oczach których to się odbyło, twierdzili, że to zrobił Kaduk. Später, als ich mit den Häftlingen darüber sprach und die alle gehörten zu meinem Transport, dieser Transport wurde nämlich aufgeteilt in Blocks 4 und 5, da haben mir die Häftlinge aus dem Block 4 berichtet, dass die Erschießung vom Kaduk. Zresztą nawet gdyby mi tego nie mówili, to byłem osobiście auch wenn sie mir das nicht gesagt hätten, war ich felsenfest davon überzeugt, dass es Kadu gewesen sei. Haben Sie gesehen, auf welche Weise die Menschen gestorben sind? Czy widział pan, w jaki sposób, w jakiej formie zmarli ci ludzie? Zostali zastrzeleni. Sie wurden erschossen. Ja, und wohin? I dokąd? Nie rozumiem pytania. W jakie miejsce trafiła kula? No, tego nie przypominam sobie tego. W każdym razie głowa, ale czy to był strzał z boku, czy z tyłu? Kopf, aber in welche Richtung, seitlich oder hinten, kann ich nicht sagen. Weil bei seiner Vernehmung in Polen gesagt hat, erschoss eigenhändig in Gegenwart von Hunderten von Menschen die Geiseln aus diesem Block mittels einer Pistole und zwar in den Hinterkopf. Blatt 13, bo pan powiedział w swoich poprzednich zeznaniach, że zastrzelił z pistoletu w obecności setek ludzi w potylicy. Być może, że tak powiedziałem, ja nie wiem, nie potrafię w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Es ist möglich, dass ich so gesagt habe, ich weiß, jetzt kann ich im Moment nicht sagen. Können Sie es nicht mehr sagen. Aber Sie haben gehört, dass Kaduk persönlich nach dieser Erschießung sagte, als Beispiel, damit sich alle bis an ihr Lebensende merken sollten, und hier zitiere ich seine Worte, im Lager darf niemand sterben. Ale pan słyszał na własne uszy, że on tak powiedział, że tak to stało się, żeby wszyscy widzieli na przyszłość, że tak w obozie można tylko przepraszać. Tak jest. Jawohl. Nach der Erschießung. Już nad, po tym. Po tym, po rozstrzelaniu. Bitte? Ich habe es nur gehört, nach der Erschießung. Ja, vor der Erschießung, nach der Erschießung. To było przed, czy po. Nach der Erschießung. Ja, nun, er hat gesagt, im Lager darf man nur bei der Arbeit krepieren, im Block oder auf dem Appellplatz, aber nicht wie ein Schwein im Winkel, nicht so was ungefähr. Tak było powiedziane. Znaczy może nie dosłownie, ale w tym sensie. No, vielleicht nicht wörtlich. So dem Sinne nach. In dem Sinne nach. Nun, hätte ich zunächst zwei Fragen. Diesen ersten Fall, den Sie uns geschildert haben, gaben sie an, als im September 43 ungefähr zwei Wochen nach ihrer Einlieferung passiert. Pierwszy wypadek miał miejsce we wrześniu 43 roku, kilka tygodni po pana przybyciu. Nie kilka tygodni, to było wcześniej, to było w ogóle chyba, znaczy ja wiem, może dwa tygodnie, może dwa i pół. No nie, trudno mi powiedzieć, ale w ciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni. In den ersten Wochen, 1943. 1943. Herr Staatsanwalt, ist das insofern als Schreibfehler aufzufassen, ja, wenn Sie auf Platz 37 der Anklageschrift vom September 1944 ja, sprechen? Ist dieser Fall gemeint? Der Fall gemeint, der auch in dem Datum übereinstimmt mit den Angaben auf Platz 13. Ja, ganz recht, ja, das weiß ich, ja. Bitte? Stimmt auch überein mit dem Ermittlungsergebnis in der Anklageschrift auf Seite 550 der Anklage. Ja. Ich bitte dann die Prozessbeteiligten, insofern die Anklageschrift und auch den Eröffnungsbeschluss zu verbessern, als es sich hier um einen Schreibfehler handelt, und zwar bei der Anklageschrift Platz 37, Ziffer 18, im September 43 und in dem Eröffnungsbeschluss ebenfalls Blatt 1, Seite 21, Ziffer 18. Das muss dann auch heißen, 18. Ja, das gilt dann natürlich auch für 19, weil es heißt, zwei Wochen nach der zu Ziffer 18 geschilderten Tat. Nehmen Sie das bitte auf, ja? Ja, Herr Zeuge, das war die Erschießung dieser drei Geiseln. Und nun hätte ich noch zu fragen, wie war es mit jugoslawischen Gefangenen? Haben Sie da auch einmal einen besonderen Vorfall erlebt? Wie war es mit Jugoslawianami? Czy pan coś specjalnego przeżył? No, w jakim sensie specjalnego? Ja nie rozumiem pytania. In welchem Sinne was Besonderes? Ja, und zwar, als Sie, Herr Zeuge, sich noch in der Quarantäne befanden, soll eines Tages einmal der Rapportführer zu einer Kolonne gekommen sein, aus der er drei Serben herauszerrte und auf sie eingeschlagen haben soll. W tym czasie, kiedy pan jeszcze znajdował się na kwarantannie, miał pewnego dnia przyjść raportführer do kolumny więźniów, wybrał z nich trzech Serbów i pobił ich. Przypomina pan sobie? Przypominam sobie wypadek, tylko chciałem sprostować dwie rzeczy. Ja nie wiem, czy... Ja, ist aber Gegenstand seiner Aussage. Ja, ich wollte das nur klarstellen. Ja, ja. Ja, wenn das po pierwsze, nie potrafię, nie wiem, czy oskarżony Kaduk był raportführerem w tym Erstens czasie. Erstens weiß ich ja nicht, ob der angeklagte Kaduk ein Raportführer zu der Zeit war. Ja, dann muss ich Ihnen mal vorhalten, was Sie ausgesagt haben auf Blatt 13.858. Unmenschliches Schlagen war bei ihm an der Tagesordnung. Eines Tages, als ich beim Bau der Lagerstraße arbeitete, war ich Zeuge, wie der Rapportführer aus einer auf dem Platz stehenden Kolonne drei Serben herauszerrte, sie umwarf und blindlings trat, anschließend die Liegenden mit einem dicken Knüppel schlug. Tak, rozumiem. Tak rzeczywiście zeznałem, no ale to raczej na podstawie tego, że po prostu słyszałem, że to jest już teraz po wojnie, że to był raport Führer, ale ja za to przecież odpowiadać nie mogę. Natomiast tu jest pewna nieścisłość, bo ja zeznawałem, że było dwóch Serbów. Chwileczkę, może pan jeszcze... początek, więc pan nie proszę może bardzo. Teraz jeszcze... Nie, więc po prostu ja napisałem raport Führer, dlatego że... Ich habe raport Führer geschrieben. Ponieważ po prostu kiedy się mówiło teraz, pisało o procesie, to była mowa... Raport Führer, to mi zasugerowało, że to był raport Führer, ale... Raport Führer geschrieben wurde und das war eine Art Suggestion, also dass es Raport Führer gewesen sei. Ja und? Ach so, ja, also Sie haben mit dem Wort Raport Führer auch den Namen Kaduk verbunden. Ale pan właśnie z tym słowem Raportführer pan włączył nazwisko Kaduka. Tak, tak, no oczywiście. Meinten ale... Sie damals Kaduk, wie ja Sie das erzählt haben? Na myśli Kaduka, oczywiście. Ja, ich hatte damals to może tylko, Kaduk gemeint. To może być tylko, nie wiem zresztą czy jest, ale to może być tylko nieścisłość w funkcji, ale jeżeli chodzi o osobę, była ta sama. Es kann nur höchstens Ungenauigkeit sein in Bezug auf den Dienstgrad. Ja. Über die Person irre ich mich nicht. Ja. Und was hat denn nun Kaduk da getan in diesem Fall? Więc ja jestem przede wszystkim zdziwiony, że jest mowa o trzech. Ja zeznawałem, że było dwóch Serbów. Erstens bin ich erstaunt, dass hier von drei Serben die Rede sei. Ich habe von zwei Serben gesprochen. So. Also hier steht leider drei, ich kann es nicht ändern. Und weiter. Und was hat er gemacht mit den Leuten? Więc sytuacja była tego rodzaju, że myśmy właśnie szli wtedy na stację kolejową po kamienie. Die Situation sah folgendermaßen aus. Wir gingen damals zur Station, die Steine zu holen. Ja. I z kolumny to szło kilka bloków. Kolumnie, gdzieś z przodu kolumny. Einige Blocks gingen dann in eine Kolonne. I gdzieś przed nami oskarżony Kaduk z kolumny wyciągnął dwóch Serbów. Znaczy dwóch Jugosłowian, powiedzmy. Bo... Der angeklagte Kaduk zerrte vor uns aus der Reihe zwei Serben, no ja, Jugoslawen. W momencie, kiedy myśmy przechodzili w tym miejscu, gdzie to się działo, bo kolumna szła dalej, a oni zostali na miejscu. W momencie, kiedy myśmy nadchodzili, Kaduk ich przewrócił i kopał. Als wir uns dieser Stelle näherten, weil die Kolonne ging ja weiter und die blieben stehen, sah ich, wie sie umwarf und nach innen trat. Tak, bił kijem, laską, którą... schlug sie mit einem Stock. Normalną laską taką, którą przypuszczam zabrał jakiemuś funkcyjnemu. Und zwar mit einem gewöhnlichen Stock, von dem ich mir denke, dass ihn von einem Funktionär genommen hat. Wracaliśmy w tym samym miejscu mniej więcej po upływie jakichś 20 minut. Wir kehrten zurück an der gleichen Stelle vorbei, etwa nach 20 Minuten. I wtedy już jeden z tych więźniów serbskich nie żył. To znaczy, no, und damals, wyglądał tak, jak człowiek. Und damals lebte einer von diesen Serben nicht mehr. Das heißt, sah so aus, dass, als ob po prostu leżał gdzieś zwieszony, leżał na wznak, głowę miał jakoś zwieszoną tak do tyłu, do rowu, rozkrzyżowane ręce. Więc, lag ja so mit dem Kopf zur Seite, mit ausgebreiteten Armen. Im Sterben liegt. Ja. Nun noch ein letztes. Können Sie sich noch erinnern daran, dass Sie eines Tages von morgens bis abends unter Bewachung der Stubenältesten auf dem Appellplatz standen, ohne sich rühren zu dürfen? Czy może rozumie pan? Tak, rozumiem. Tak, tak? Oczywiście. Mówiłem o tym, przypominam sobie. Jawohl, ich erinnere mich. Ja. Und dass man bei dieser Gelegenheit nicht einmal gestattete, die Bedürfnisse i że przy tej okoliczności nie wolno było nawet verrichten. No, teoretycznie wolno było, tylko praktycznych możliwości nie stwarzano, to znaczy... Theoretisch war das möglich, nur praktisch gab's keine Möglichkeiten. To znaczy, jeżeli stało na z bloku 500, czy powiedzmy ponad 500 więźniów na placu apelowym, a wyprowadzało się mniej więcej co godzinę, co półtorej godziny 20-30, no to oczywiście... Wenn nämlich auf dem Appellplatz 500 etwa Häftlinge standen und co godzinę, półtorej. Und ungefähr nach einer Stunde, anderthalb Stunden so je 20 Häftlinge herausgeführt wurden, dann kann man sich vorstellen. Ja, ob er sich nun entsinnt an einen Fall, wo trotzdem einer der Häftlinge sein Notdurft auf der Erde in der Reihe verrichtete und was da nun geschah. Tak, pamiętam. I co się wtedy stało? Ten więzień wymknął się z kolumny za blok, za tylną ścianę bloku. Häftling schlich aus der Kolonne so hinter den Block. Został tam schwytany przez blokowego z bloku numer 5. Dort wurde von den Blockältesten des Block 5 festgenommen. Wie hieß der Blockälteste? Jak on się nazywał? To był blokowy bodajże Rosenberg. Rosenberg. Etwa Rosenberg. Etwa Rosenberg. Ja. Und? I blokowy go wyprowadził przed całą kolumnę naszą, która była ustawiona. Der Blockälteste führte ihn vor unsere Kolonne, die da stand. Kazał mu się schylić i zaczął, chciał mu dać kilka kijów, prawda? Zaczął go bić laską na... Er befahl ihn sich zu bücken und wollte ihn, czy już pobił go, chciał. Nie no, zaczął, to und kilka begann, razy go uderzył. Und begann ihn einige Male zu schlagen. Wtedy akurat szli drogą Kaduk. Gerade zu der Zeit ging an der Straße vorbei Kaduk i drugi SS-man Kurpanek. Und ein anderer SS-man namens Kurpanek. Tak. Zapytali, co się stało, więc przypuszczam, że blokowy musiał powiedzieć. Sie fragten, was hier los sei, und ich nehme an, dass der Blockälteste sagen musste, was das war. Wtedy Kurpanek uderzył tego więźnia w twarz. Daraufhin gab Kurpanek dem Häftling eine Ohrfeige. Ten więzień się zatoczył i jakoś w taki sposób, że potrącił Kaduka. Der Häftling schwankte und zwar so, dass er an den Kaduk berührte. I wtedy Kaduk go zaczął bić. Und da fing Kaduk an, ihn zu schlagen. No to trwało dłuższą chwilę, tam kilkanaście razy go uderzył, kilka razy kopnął. Das dauerte eine Weile, einige Male, mehrere Male traf nach ihm. I w pewnym momencie zerwał mu z głowy czapkę. Dann in einem Augenblick nahm ihm die Mütze aus dem Kopf, vom Kopf. I rzucił w kierunku drutów. Und warf diese Mütze in Richtung Drahtzaun. Tak. I wtedy wartownik, który był na wieżyce, to było jeszcze stała mała, tak zwana mała postnikieta. Wartownik z wieżyczki strzelił i więźnia zabił. Und daraufhin einer von den Wachmännern, das war damals noch eine kleine Postenkette, schoss auf den Häftling und erschoss ihn. Danke. Sind hierzu von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Von Seiten der Staatsanwaltschaft? Zu dem ersten Fall, Herr Döring, den Sie geschildert haben, das Sportmachen durch den Angeklagten mit einigen Häftlingen. War Kaduk bei dieser Gelegenheit ganz allein oder war noch ein anderer SS-Angehöriger dabei, der ihn unterstützte beim Sportmachen. No, to znaczy, on oskarżony Kaduk sam prowadził tą, te ćwiczenia, ale w ogóle było kilku SS-manów, kilku było tam. Leitete diesen Sport alleine, aber dabei standen auch noch andere SS-Männer. To znaczy, tam w okolicy. In der Gegend. Habe ich den Zeugen richtig verstanden, dass Kaduk dann aber auf die Häftlinge eingeschlagen hat? Hat er allein auf die Häftlinge geschlagen oder die anderen auch? Czy dobrze pana zrozumiałam, że Kaduk był tym, że on jeden bił więźniów, tak, czy też bił, inni? Tak, jeden. On sam prowadził. Geschlagen hat er alleine. Er leitete. Hat er dabei einen Stock benutzt oder hat er mit den Händen und Fäusten geschlagen? Czy on bił przy pomocy laski, kija, czy rękami gołymi? Nie, rękami nie, ale kopał na pewno, wtedy, kiedy leżeli na ziemi. A jeżeli chodzi, przypuszczam, że kijem, ale nie, tego momentu sobie nie przypominam. Als sie auf der Erde lagen, dann trat er nach ihnen und schlug, also ich nehme an, mit dem Stock. Das kann ich mich nicht so genau erinnern. Aber es besteht, ist es richtig, dass kein Zweifel daran besteht, am Tod der Häftlinge? Dass kein Zweifel am Tod. Ale nie ulega najmniejszej wątpliwości co do śmierci. To był więzień z naszego bloku i po przed apelem był przez nas przeniesiony z powrotem, to znaczy przez ludzi z naszego bloku. Das war Häftling aus unserem przeniesiony Block. Na blok i leżał na bloku później. Und vor dem Appell wurde er von uns auf den Appellplatz gebracht. Tak, i leżał na końcu kolumny na placu apelowym. Am Ende der Kolonne, tak, auf dem Appellplatz. Und war tot. I był trup. Tak, nieżywy. Ja, nieżywy leżał całą noc, rano został zabrany wózkiem, który zbierał trup. Er lebte die ganze Nacht und dann wurde er am Morgen mit dem Wagen, mit dem takim wózkami, którymi zabierali zwłoki. Mit so einem Kahn, mit dem man die Leichen sofort trug, abgeholt. Zu dem letzten Fall habe ich noch eine Frage. Können Sie sich erinnern, ob der Lagerdraht Tag und Nacht unter Strom stand? Czy może sobie pan przypomnieć, że drut, czy był przez dzień i w nocy był napełniony elektrycznym? Przypuszczam, że wtedy nie, przypuszczam, że nie zawsze był pod napięciem. Ich nehme an, dass es nicht immer unter dem Strom stand. Wtedy nie był z całą pewnością, dlatego że ten więzień potknął się i przewrócił i padając upadł na druty, więc gdyby był prąd, damals war es bestimmt nicht, weil der Häftling stolperte und fiel auf den Drahtzaun. Und dann erst wurde vom Wachposten geschossen. I potem dopiero został zastrzelony. Tak. Jawohl. Und Kaduk war derjenige, der den Häftling an den Draht gejagt hat. Czy Kaduk był tym, który popędził więźnia na druty? No, mogłem się zorientować z zachowania, bo byłem zbyt, powiedzmy, daleko, żeby słyszeć, co mówił, ale z jego zachowania wnioskuję, że on. Von seiner Haltung. Ich war zu weit, zu hören. Um zu hören, was er ihm gesagt hat. Pan stał za daleko, żeby słyszeć, co on do niego powiedział. Tak jest. Aber ja. Sie haben gesehen, dass Kaduk die Mütze geworfen hat. Tak, ale pan widział, jak on rzucił jego czapkę. Tak. Jawohl, das habe ich gesehen. Danke. Herr Vorsitzender, ja. Ehe Sie in der Vernehmung weiterfahren, darf ich vielleicht anregen, den Zeugen Dr. Kloczynski, der draußen noch wartet, zu entlassen. Ich glaube nicht, dass er heute noch vernommen werden kann. Und die Staatsanwaltschaft bittet, dass am Donnerstag zunächst der Zeuge Pileczki, der für diesen Tag geladen ist, vernommen wird und dass vielleicht der Zeuge Dr. Kloczynski auf den Freitag dann vorgeladen wird. Der Zeuge Pileczki ist im Auswärtigen Dienst tätig und kommt aus Tokio. Wir wären dankbar aus Gründen auch der Kostenersparnis, wenn er am Donnerstag wie vorgesehen vernommen werden könnte. Dann rufen Sie doch bitte mal den Herrn Dr. Kloczynski hier herein, ja? Gerne. Wir machen gleich eine Pause. Herr Dr. Kloczynski, wollen Sie bitte mal vortreten? Bitte schön. Sprechen Sie Deutsch, Herr Dr. Kloczynski? Ein bisschen. Wir hatten Sie heute Vormittag hierher geladen auf 8.30 Uhr. Jawohl. Leider sind wir bisher nicht dazu gekommen, Sie zu hören, weil wir noch andere Zeugen vorher geladen hatten, die gehört werden mussten. Wir können Sie auch heute nicht mehr hören. Es hat deshalb also keinen Zweck, dass Sie heute hier noch weiter warten. Aber wir wollten Sie im Laufe dieser Woche noch vernehmen. Können Sie bis Freitag hier bleiben? Jawohl. Können Sie bis Freitag hier bleiben? Jawohl. Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie am Freitagvormittag um 8.30 Uhr hier sind. Yes. Jawohl. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung. Schön. Ich danke schön. Bis schön. Da können Sie für heute gehen. Danke sehr. Ja, Herr Rechtsanwalt Ormond, hatten Sie noch eine Frage? Keine Frage mehr? Ich habe noch eine Frage, Entschuldigung. Bitte schön, Herr Rabe. Herr Zeuge, können Sie uns etwas sagen über die Methoden, die der Angeklagte Kaduk bei der Ausgabe von Lebensmittelpäckchen anwandte? Może pan coś powiedzieć na temat sposobów, jakich używał Kaduk przy rozdzielaniu paczek żywnościowych? Po prostu polegało na tym, że paczki na kwarantannie były wydawane nie przez normalną drogą, tak jak to się odbywało we właściwym obozie, to znaczy na bloku, natomiast na kwarantannie były wydawane w Schleipstube bezpośrednio. Ja, es sah folgendermaßen aus, dass die Verteilung der Lebensmittelpäckchen nicht so auf dem üblichen Wege verteilt wurde wie auf den anderen Blocks, sondern in der Quarantäne wurden sie in der Schreibstube verteilt. Herr Rechtsanwalt Rabe, ist es wirklich erforderlich, dass wir diese Dinge all hier nochmal durchgehen? Ich habe Sie mit Absicht nicht gefragt, denn angesichts der Taten, die hier dem Angeklagten zur Last gelegt werden, ist die Frage, ob er sich da an Päckchen bereichert hat oder nicht, doch eigentlich ziemlich nebensächlich. Ja, ich gebe das zu, Herr Vorsitzender. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn jemand einen Menschen erschießt, ist es noch nicht gesagt, dass er dann andere Menschen, die noch leben, in dem Augenblick, wo sie, nachdem sie halb verhungert sind, ein Päckchen bekommen, dass man sie dann zusammenschlägt, in ein Bein stellt, wo sie sozusagen nach Wochen das erste Mal wieder etwas Essbares bekommt. Ich glaube, das hätte zur Abrundung der Persönlichkeit beigetragen, aber ich verzichte gerne auf die Frage. Ja, ich meine, im Interessen der Zeit erspart es. Herr Jogel. Ja. Wenn der Zeuge schildern könnte, wo sich die Vorfälle abgespielt haben. Aus der Aussage ist nicht klar, ob im Stammlager, denn er sprach vom Block 5, oder in Birkenau. Also Herr Rechtsanwalt Jogel, um das zunächst klarzustellen. Der Zeuge hat gesagt, er ist überhaupt nie ins Stammlager gekommen, sondern er war nur in Birkenau. Und zwar zunächst im Lager Abschnitt B2a, das heißt in der Quarantäne. Und die beiden ersten Vorfälle haben sich auch abgespielt, während er noch in der Quarantäne war, nämlich Anfang September 43 und 14 Tage später. Also diese beiden Fälle, das ist klar, wo die sich abgespielt haben. Gut, das wollte ich nur klargestellt haben. Da ist gar kein Zweifel. Der dritte Fall ist auch klar, wo der sich abgespielt hat. Moment, da habe ich jetzt noch nicht nachgesehen. Der Fall 20. Der Fall 20, das auch im Quarantäneblock, ja. Ist auch klar. Ich frage das deshalb, weil Kaduk ja nie in Birkenau war und dort Dienst hat. Ja. Aus diesem Grunde nochmals die Klarstellung. Ja, also der Herr Rechtsanwalt, Herr Zeuge, weist darauf hin, dass Kaduk Lager-Rapportführer im Stammlager, das heißt in Auschwitz I war und nicht in Birkenau. Und der Herr Rechtsanwalt Dr. Jogel weist nun darauf hin, dass die Vorfälle, die Sie uns geschildert haben, sich sämtlich in Birkenau abgespielt haben. Adwokat Jubel zwraca panu uwagę na to, że wszystkie te wypadki, które pan opisał, miały miejsce w Brzezińce. Tak. Natomiast oskarżony Kaduk nigdy nie pełnił służby w Brzezińce, tylko w obozie macierzystym. Nie wiem, gdzie pełnił służbę. Wiem, że na terenie obozu Birkenau w tym okresie był bardzo często. Wo seinen Dienst getan hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass zu dieser Zeit sehr oft im Lager Birkenau war. Ja. Würden Sie sich einmal erheben und uns zeigen, ob Sie den angeklagten Karduk hier noch erkennen? Bleiben Sie doch sitzen, es hat Sie niemand gebeten aufzustehen. Bleiben Sie ruhig sitzen. So, und nun sehen Sie doch bitte mal, ob Sie hier den angeklagten Karduk erkennen. Das ist er, ja. Und das ist auch der, von dem Sie jetzt uns erzählt haben. Das ist er. Nur noch eine Frage will ich. Bitte sehr, Herr Schwartjogel. Als die drei Geiseln erschossen wurden, waren da noch höhere Dienstgrade als Karduk dabei? Die Frage ist auch an sich schon beantwortet, Herr Eisenbart, Dr. Jogel. Er sagt, dass etwa acht SS-Leute gesucht hätten. Er hat aber gesagt, ich habe keinen Zweifel, dass es Karduk war, denn er war der Einzige, der mit einer Pistole an diese Barackenwand heranging und dann hörte ich fünf Schüsse. Nun steht noch nicht fest, ob Karduk aus eigenem Handeln gehandelt hat oder ob er einen Befehl hatte. Also, Frau Dolmetscherin, würden Sie ihn fragen, bitte den Zeugen, ob andere, bei der Erschießung der Geiseln auch noch höhere Dienstgraden zugegen gewesen sind. Nie, nie wiem, czy Kaduk był oficerem. Ja zresztą nie mogę powiedzieć, dlatego że ja nie znam, nie wiem, w jaki sposób oni byli, jakie mieli dystynkcje. Ich weiß nicht, was sie überhaupt für Dienstabzeichnungen hatten. Also der Zeuge sagt, ich bin nicht in der Lage, die Dienstgrade zu unterscheiden und weiß deshalb auch nicht, ob höhere Dienstgrade dabei waren. Ja? Nie wiem, nie potrafię na to pytanie. Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Das wissen Sie nicht. Nun, der Angeklagte Karduk, wollen Sie da noch etwas fragen oder noch eine Erklärung abgeben? Ortsgericht, Herr Landgerichtsdirektor, ich war in Birkenau, hatte ich überhaupt keinen Dienst gemacht. Ich war nur im Stammlager und nur in Birkenau war ich überhaupt gar nicht gewesen. Ja, das. Die Angaben, die der Zeuge gemacht hat, mir ist nichts bekannt. Ich war im Stammlager gewesen von 1942, habe ich Dienst gemacht bis zu der Evakuierung des Lagers. Mir ist nichts bekannt. Ich Birkenau habe ich nicht getan. Mit Kulpanek habe ich überhaupt gar nichts zusammen. Wenn ich im Stammlager bin, kann ich nicht in Birkenau sein. Das ist unmöglich. Habe keinen Dienst getan. Ja, wir haben das dem Zeugen ja schon vorgehalten. Der Zeuge behauptet aber, Sie persönlich dort gesehen zu haben. Nee, ich war nur im Stammlager, und ich habe keinen Dienst in Birkenau gemacht. Das werden die anderen auch bezeugen später mal. Mir ist nichts bekannt. Nee, ich weiß nichts. Ja. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem całkowicie pewien tego, co zeznałem. Ich bin ganz sicher dessen, was ich sage. Ich bestätige das nochmal. Ich habe hier nichts zu sagen mehr. Ja. Und ich kann jetzt nur bestätigen, Herr Landgerichtsdirektor, das ist nicht wahr. Es sind SS-Leute, die werden jetzt bestätigen, wo ich war, in Birkenau oder im Stammlager. Ich war im Stammlager, möchte nur darauf hinweisen, im Stammlager war ich von 1942 bis zu der Evakuierung des Lagers war ich im Stammlager, habe ich tätig gemacht. Hm. Also sonst kann ich so die Sache gar nicht sagen. Mir ist nichts bekannt. Damit ist die Vernehmung bezüglich des Falls Karduk beendet. Wir haben dann den Zeugen noch zu hören bezüglich des Angeklagten Barecki, Dr. Capesius und Bednarek. Wir wollen aber zunächst eine Pause einlegen bis 3:15. Herr Rechtsanwalt Jogel. Darf ich bitten, nochmals Karduk. Und zwar, der Zeuge ist am 25. oder 24. August 1943 nach Auschwitz gekommen. Ja. Er schildert, in den ersten Wochen habe er diese drei Vorfälle, die er geschildert hat, von Kaduk erlebt. Es müsste möglich sein, den Zeitpunkt noch genauer festzulegen. Und ich will dann gleich sagen, warum. Ich habe nämlich den Nachweis, dass Kaduk in dieser Zeit nicht in Auschwitz war. Überhaupt nicht in Auschwitz, sondern an Malaria erkrankt, in Glatz im Lazarett lag. Also, Herr Reiswald-Jogel, wenn ich Sie recht verstehe, soll ich dem Zeugen nochmals vorhalten, ob das der Vorfall bzw. die beiden ersten Vorfälle, die sich im September 1943 abgespielt haben, ob er dabei bleibt, dass die sich so abgespielt haben, wie er es geschildert hat, jawohl, weil Sie sagen, um diese Zeit war Kaduk gar nicht im Lager. Jawohl. Würden Sie mal sagen, ja. Czy pozostaje Pan przy swoim twierdzeniu, jeszcze raz, że pierwsze dwa wypadki opisane przez Pana miały miejsce we wrześniu 1943 roku, podczas kiedy adwokat twierdzi, że w tym czasie oskarżonego Kaduka nie było w obozie? Więc jeżeli chodzi o dokładną datę, ja oczywiście nie potrafię tego w tej chwili określić. Te terminy, które podawałem tak, jak je pamiętam, co nie znaczy, że powiedzmy tu nie może być jakichś różnic w czasie. W każdym razie to wszystko działo się w okresie pomiędzy 25 sierpnia 1943 a końcem pierwszej dekady października 1944. Końcem pierwszej dekady października 1943. Also es ist mir sehr schwer ein genaues Datum, also so auf den Tag genau yeah, mich festzulegen, aber wenn ich den Zeitpunkt etwa begrenzen soll, dann hat es sich abgespielt in der Zeit zwischen dem 25. August 1943 und Ende der ersten Dekade des Oktobers 1943. Also bis zum 10. Oktober. Zwischen 25. August 1943 und dem Ende der ersten Dekade des Oktobers 1943. Ja, also so viel wir bisher festgestellt haben, war Kaduk vom Mitte August 1943 bis 28.09.1943 abwesend. So ist die Auskunft. Und Sie sagen, er könnte... Der Vorfall könnte sich abgespielt haben zwischen dem 25. August und dem 10. Oktober. Und ja, und Ende der ersten Dekade des Oktobers 1943, wirklich. Ja. So, nun soll der Zeuge auch Bekundungen machen können bezüglich des Angeklagten Barecki. Pana zeznanie odnośnie oskarżonego Bareckiego. Kennen Sie den angeklagten Barecki? Woher kennen Sie ihn? Zna Pan oskarżonego Bareckiego i skąd Pan zna oskarżonego Bareckiego? No, Blockführerem w obozie Birkenau B2D. Er war Blockführer in... Gdzie w Birkenau? Birkenau B2D. Er war Blockführer in Birkenau auf dem Abschnitt B2D. Dora. B2 Dora. Dora. D wie Dora. Wie Dora. B2D. Blockführer. Blockführer. Und wissen Sie, ob er auch mal in dem Lager B2B wie Bertha war? Czy panu wiadomym jest, że on był również na odcinku B2B, jak Barbara? Jako funkcyjny, als Funktionär? Ja, Wissen Sie etwas davon, ob er bei der Vernichtung der Leute irgendwie beteiligt war, die aus dem Lager B2B stammten, dieses B2B. Sogenannte tschechische Lager oder... Czy panu wiadomym jest coś o likwidacji przez niego ludzi z obozu B2B, tak zwanego czeskiego obozu? Tak. No, jeżeli chodzi o, powiedzmy, jego udział w likwidacji, to co na ten temat mogę powiedzieć, ogranicza się do jego obecności na terenie obozu. Was ich über seine Anteilnahme bei den Liquidationen zu sagen habe, das begrenzt sich zu seiner Gegenwart, zu seiner Anwesenheit bei, auf dem im Lager. Tak, i z tym, że oczywiście nie wiem, czy on pełnił jakąś funkcję w tym obozie. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Funktion in diesem Lager ausgeübt hat. Niemniej jednak w okresie likwidacji obozu tego Familienlager tak zwanego, Parecki tam był, widziałem go sam. Nichtsdestoweniger war Parecki während der Liquidierung dieses Familienlagers dort. Ich habe ihn selbst gesehen. Z tym, że jego udział, jeżeli chodzi o to, co mogę stwierdzić na podstawie własnych obserwacji, polegał na formowaniu kolumn, które były wyprowadzane do krematorium. Seine Teilnahme daran bestand, nach meinen Beobachtungen, daran, dass er die Kolonnen zusammenstellte, die zum Krematorium gingen. Und zusammenstellte und auch weiterhin irgendwie wegschickte oder in, auf Lastwagen verlieten. Czy on ich posyłał dalej, czy wyładowywał na auto, czy w jakiś... No ja tutaj nie mogę dużo na ten temat powiedzieć, dlatego że myśmy w tym okresie mieli tak zwaną Blocksperre, nie wolno było wychodzić. Ich kann nicht viel darüber sagen, weil wir während der Zeit eine sogenannte Blocksperre hatten. Man konnte nicht auf die Straße gehen. I po prostu wyglądaliśmy sobie tak ukradkiem poprzez tylną bramę baraku, która wychodziła akurat na obóz. Wir haben nur so verstollen durch das Hintertor der Baracke zugeguckt, das gerade auf diese Seite hin ging. To zresztą nie było na... Nie było, nie patrzałem, nie widziałem tego ze swojego bloku, tylko z bloku... Das habe ich übrigens nicht aus meinem eigenen Block beobachtet, sondern aus dem Block... bodajże Block 5. Aus dem Block etwa Nummer 5. Ja, und wieso kam denn Parecki überhaupt zu dem Block B2B, wo er doch nach der bisherigen Darstellung des Zeugen in B2D wie Dora war? No, w jaki sposób w ogóle trafił tam oskarżony Parecki do tego B2B, kiedy, jak pan, jak świadek poprzednio mówił, on był w B2D? No, funkcję pełnił na w obozie B2D, ale przecież nikt nas nie informował o tym, jakim prawem SS-man przechodzi na inny odcinek obozu. To było normalnie praktykowane. Seine Funktion war auf dem Abschnitt B2D, aber uns Häftlinge hat ja niemals jemand informiert, wieso ein SS-man auf einen anderen Abschnitt ja. geht oder kommt. Oder und der Zeuge war damals ebenfalls im Lager B oder A? A gdzie pan był w tym czasie? W B czy w A? No, może w D. W D. Do, Dora, D. In D. In D. D und von dort aus hat er die Vorkommnisse im Lager B beurteilt? I stąd obserwował pan to, co się działo w B2B. Tak. Ja? Ja. Ja. Und bei dieser Gelegenheit hat er gesehen, dass Parecki Leute zusammengestellt und verladen hat. Widział pan stamtąd, jak Parecki formował ludzi w kolumny i zaladowywał ich? Nie wiem, tego nie widziałem. Tylko widziałem verladen formowanie. Hab ich nicht gesehen. Haben Sie nicht gesehen. Ich habe nur das Formieren. Die, zusammen, das Formieren. Die zusammen gesehen. Und ist bei dieser Formierung auch ein Mensch totgeschlagen oder erschossen worden? Czy przy tym formowaniu był ktoś zabity przez bicie, czy też rozstrzelany? Nie wiem, były takie wypadki, ale ja nie widziałem. Ich weiß nicht, es gab solche Fälle, aber ich habe sie nicht gesehen. Wissen Sie etwas darüber, dass Barecki einmal einen polnischen Gefangenen erschossen hat? Czy wiadomym pan jest coś o tym, że oskarżony Barecki zabił jakiegoś polskiego więźnia? Tak. Ja. Und was wissen Sie darüber? Erzählen Sie uns das. Co panu wiadomym jest o tym? Proszę opowiedzieć. Więc wracaliśmy z pracy na komendzie Truppenlazaret. Wir gingen zurück zu von der Arbeit aus dem Truppenlazarett-Kommando. Tak. I kiedy dochodziliśmy do bramy, als wir uns dem Tor näherten, widziałem, że Barecki jakiegoś więźnia bił. Sah ich Barecki einen Häftling schlagen. Bił go rękami, nie. Er schlug ihn mit den Händen. Po kilku uderzeniach więzień się przewrócił. Nach einigen Schlägen fiel der Häftling um. Barecki kopnął go, więzień podniósł się. Barecki trat nach ihm, der Häftling stand auf. Znów został kilkakrotnie uderzony. Wurde wieder einige Male geschlagen. I po jednym z uderzeń zatoczył się i zaczął biec w kierunku tej części obozu, która była tak, powiedzmy, w obozie nazywana Meksyk. To był ten nowy odcinek, na którym później byli osadzeni więźniowie węgierscy. Nach einem der Schläge fing der Häftling an zu laufen, und zwar Richtung eines Teils des Lagers, der den Namen Mexiko trug. Oder dort, nach Mexiko darüber, ja. Dort, wo man später die Häftlinge aus Ungarn, aus den ungarischen Transporten untergebracht hat. I po przebiegnięciu kilkunastu kroków przez tego więźnia Barecki strzelił za nim dwukrotnie. Nachdem der Häftling einige Schritte gelaufen war, schoss Barecki auf ihn zweimal. Tak. Dwukrotnie. Tak. Zweimal. Na więzień upadł, a myśmy weszli na teren obozu, także dalej. Der Häftling fiel und wir gingen auf das Gelände des Lagers weiter. Warum oder wo kam dieser polnische Gefangene her, den Barecki geschlagen hat? Skąd był ten więzień polski, którego bił Barecki? Nie wiem, nie znałem go. Das weiß ich nicht, ich kannte ihn nicht. War der allein oder war auch in einer Kolonne? Czy on był sam jeden, czy była jakaś kolumna? Nie, znaczy to był w ogóle powrót komand roboczych do obozu. Nein, das war überhaupt der Rückkehr der Kommandos ins Lager. Also ich nehme an, że, przypuszczam. No, więc on musiał być z jakiejś kolumny, która. Also ich nehme an, dass er aus einer Kolonne war, die von der Arbeit zurückging. Ja, ging er denn in einer Kolonne? Ale on szedł w jakiejś kolumnie. Nie, była jakaś kolumna. Nie, stała jakaś grupa więźniów, około 40, jakieś nieduże takie komando. Stało kawałek przed zakrętem, który prowadził do bramy obozu. Ein Stückchen weiter, so die Kurve, tak. Stand eine Gruppe von etwa 40 Menschen, kleines Kommando, stand ja dort. Ich nehme an, dass er aus diesem Kommando war. Und wann hat sich das abgespielt? I kiedy to się odbyło? To było na jesieni 43 roku, chyba we wrześniu. Das war Herbst 43. Nie, później, przepraszam, to chyba. No może to był wrzesień, nie. Es war September, nein, Verzeihung, etwas später. Vielleicht war das doch September. Vielleicht war es doch September. Nie, to było później. Później. Ich glaube später. To było w październiku chyba. Nie. Ja. Das war vielleicht Oktober. Das war. Tak, bo ja pracowałem wtedy na komandzie Truppenlazarett, więc to już. Ja, weil ich ja damals im Kommando Truppenlazarett tätig war. Da musste es wohl Oktober gewesen sein. Ja, ist da noch bezüglich des Angeklagten Barecki noch eine Frage? Von Seiten des Gerichts. Bitte schön, Herr Staatsanwalt. Ich möchte bitte etwas ergänzen. Ja. Nie podałem w swoich zeznaniach, które zostały tutaj nadesłane, jeszcze jednego faktu, który później mi się przypomniał. Ich habe in meinen Aussagen, die an das Gericht, die dem Gericht zugeschickt wurden, eine Tatsache nicht erwähnt, an die ich später, mich später erinnert habe. Nämlich? To było gdzieś mniej więcej w połowie roku 1944. Das war ungefähr die Mitte des Jahres 44. Ja pracowałem wówczas, byłem przeniesiony wówczas na komando Zerlegebetrieb. Zerlegebetrieb. Ich wurde damals in ein Kommando versetzt, das den Namen Zerlegebetrieb führte. To komando pracowało dosyć daleko od obozu. Dieses Kommando arbeitete ziemlich weit vom Lager entfernt. Na wydzielonym takim terenie. Auf einem Stück, das zugeteilt wurde. To było duże komando liczące około 1300 ludzi. Das war ein großes Kommando, das etwa 1300 Menschen zählte. Und was hatte es für eine Aufgabe? Co oni mieli za zadanie? Myśmy rozbierali wraki samolotów. Wir zerlegten die Flugzeugwracks. W tym komandzie między innymi było około 200 więźniów Rosjan, byłych jeńców wojennych. In diesem Kommando befanden sich etwa 200 russische Häftlinge, ehemalige Kriegsgefangene. Und wann war das gewesen etwa? Kiedy to było? To było mniej więcej w połowie roku 44, raczej w pierwszej połowie 44. Etwa Mitte, erste Hälfte des Jahres 44. Ja. Jeden z tych jeńców radzieckich w czasie pracy schował się między ten złom i zasnął. Während der Arbeit versteckte sich einer der russischen Häftlinge dort unter die Teile der Wracks und schlief ein. W tym czasie była przerwa obiadowa, na którą całe komando się zbierało na specjalnie wyznaczonym takim placu. Das war die Mittagszeit und das ganze Kommando musste sich auf einem dazu bestimmten Platz versammeln. I wtedy stwierdzono, że jeden więzień brakuje. Man stellte damals fest, dass ein Häftling fehlte. Została zarządzona zbiórka więźniów funkcyjnych, którzy mieli zacząć poszukiwania. Die Funktionshäftlinge wurden versammelt und die sollten die Nachforschungen. W międzyczasie ten więzień prawdopodobnie obudził się sam i wyszedł z tego złomu. Währenddessen wurde wahrscheinlich der Häftling wach und kam selbst heraus. I kiedy zorientował się, że ludzie od pracy zeszli, znajdują się już zgromadzenie. Als er bemerkt haben musste, dass alle Leute schon von der Arbeit fortgingen und sich auf dem bestimmten Platz versammelten, zaczął biec w naszym kierunku. Begann er in unsere Richtung zu laufen. Wtedy wyszło mu naprzeciw trzech więźniów funkcyjnych, trzech kapów. Drei Funktionshäftlinge, drei Kapos gingen ihm dann entgegen. Przewrócili go, zaczęli bić laskami. Sie warfen ihn auf die Erde und fingen an, ihn mit den Stöcken zu schlagen. I w tym czasie, jak oni go bili, grupa tych jeńców radzieckich, während sie auf ludzi, ihn schlugen, begann eine Gruppe von den russischen Kriegsgefangenen, etwa 100 Personen, krzyczeć. Zu schreien. Stali w miejscu, nie ruszali się z miejsca, tylko krzyczeli. Sie standen, sie rührten sich nicht, aber sie schrien. No, wtedy przechodził akurat drogą, szedł w tym kierunku Kommandoführer, tego komanda Zerlegebetrieb. Der Kommandoführer dieses Kommandos Zerlegebetriebs ging gerade vorbei. Ja nie wiem, czy nazwisko pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że jego nazwisko było Schulz. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig behalte. Es scheint mir Schulz gewesen zu sein. No, młody, bardzo silny człowiek. Er war ein junger und sehr starker Mann. Razem z kilkoma funkcyjnymi kapo. Er ging zusammen mit einigen funkcjonariuszami. Nie, on szedł sam. On szedł sam. Ale kilku, razem z kilku funkcyjnymi zaczął bić tych Rosjan. Aha. Er begann zusammen mit den anderen, mit den Funktionshäftlingen, diese Russen zu schlagen. I pod pozorem, że oni zorganizowali jakiś bunt, jakiś rodzaj buntu, prawda? Czy w ten sposób oni zaprotestowali przeciwko biciu jednemu z nich, że to jest jakaś forma buntu? Da mit der Begründung, dass es eine Art des Aufstandes war, weil sie auf diese Weise gegen das Schlagen protestiert haben. Po powrocie, zresztą na tym ta sprawa się skończyła. Damit wurde die Sache beendet. To znaczy, tam jeszcze tak marginesowo, jeden z więźniów polskich został wtedy właśnie przez tego Kommandoführera bardzo ciężko pobity i zmarł am Rande zu vermerken, dass einer von den polnischen Häftlingen gerade dabei von dem Kommandoführer Schulz so geschlagen wurde, dass er starb. Tak, ponieważ jeden z więźniów funkcyjnych z sąsiedniego komanda, Oberkapo-Komanda Gleisanschluss, ale nazwiska nie pamiętam. Słucham? Co? Dalej. Powiedział, że właśnie ten więzień Rosjan podburzał do buntu. Ja. Und zwar aus diesem Grunde, weil Oberkapo des anderen Kommandos gesagt hätte, dieser polnische Häftling hätte die Russen zum Aufstand aufgeputscht. Ja, aber dass hier einer der Angeklagten dabei beteiligt gewesen ist, das sagt er nicht. Dalej. Nie, nie, tu z oskarżonych nikt tym nie brał Nein, udziału. Nein, keiner von den Angeklagten hat daran teilgenommen. Keiner. No, ja. Das ist noch nicht alles. Ich möchte weiter. Ja, uns interessieren ja nur hier die Taten, die den Angeklagten irgendwie zur Last ja, ja. gelegt werden sollen. Tu chodzi tylko o oskarżonych. Tak, to się wiąże ze sprawą. Das steht im gewissen Zusammenhang. No, no, no, erzählen Sie mal weiter. Po powrocie do obozu nasze komando nie zostało skierowane normalnie na bloki, tylko część komanda została odstawiona na bok pod barak kuchni. Nachdem wir von der Arbeit ins Lager zurückkehrten, ein Teil von unserem Kommando unter der Küchenbaracke gestellt. Tak. I za karę, powiedzmy, za tamto wystąpienie na Und na komandzie. Als Strafe dafür, dass dieser Auftritt im Kommando war. Mieliśmy stać przez dłuższy czas tam karnie pod. Mussten wir strafweise längere Zeit dort stehen bleiben. Także apel, który tego dnia się odbywał, odbył się w ten sposób, że nasze komando nie było na swoich blokach. Der Appell fand also auf diese Weise an diesem Tage statt, dass unser Kommando nicht in den Blocks sich befand. Tak. Einrücken durfte, ja? Ja. Ja. Das znaczy ta część komando. Dieser Teil unseres Kommandos. To było około 500-600 ludzi. Das war etwa 500 bis 600 Personen. Ja. Musieliśmy stać na baczność, nie wolno się było absolutnie ruszać od czasu do Wir czasu. Wir mussten stillstehen und durften uns nicht rühren. Od czasu do czasu przychodzili SS-mani różni, którzy pełnili służbę w tym czasie. Von Zeit zu Zeit kamen verschiedene SS-Männer vorbei, die zu dieser Zeit Dienst hatten. I obserwowali nas, czy my stoimy tak, jak nam kazali. ob wir so stehen, wie man es uns befohlen hat. Między innymi był właśnie oskarżony Barecki. Przychodził kilkakrotnie. Unter anderem kam einige Male der angeklagte Barecki. Mniej więcej komando została, ta część komanda została zwolniona na bloki gdzieś późno w nocy. Dieser Teil des Kommandos wurde spät in der Nacht wieder entlassen und in die Baracken geschickt. Z tym, że mnie udało się w czasie, po jakichś mniej więcej 4 godzinach uciec stamtąd, korzystając z nieuwagi więźniów Feuerwache, którzy odgradzali nas od reszty, od pozostałej części obozu. Wobei es mir gelang, nach 4 Stunden etwa zu fliehen, weil die Feuerwache, die uns, które nas obserwowała... Nie, oni po prostu odgrodzili nas od reszty obozu, żeby nikt nie uciekał wtedy, kiedy... Während die Feuerwache, die uns von dem anderen Teil des Lagers trennte, nicht beobachtete. Mniej więcej po upływie jakichś 2 godzin od naszego przyjścia... Nach etwa 2 Stunden nach unserer Rückkehr zaczęły się pierwsze wypadki bicia więźniów za to, że nie mogąc już dłużej stać, poruszali się czy próbowali... Begann man zum ersten Mal die Häftlinge zu schlagen, die nicht stehen konnten, die sich rührten, die irgendwie nicht mehr stillstehen, nicht in der Lage waren, stillzustehen. W odległości, no bo ja wiem, trudno mi dokładnie powiedzieć, ale może około 20 metrów przed frontem komanda był duży zbiornik wodny, taki przeciwpożarowy. Ungefähr 20 Meter vor dem Kommando, davor wo sie standen, tak, war ein großes Wasserreservoir für Feuer, als Feuersicherung. W czasie mojej obecności Barecki około 5 więźniów, kolejno oczywiście, w pewnych odstępach czasu, wrzucił do tego zbiornika. Während meiner Anwesenheit dort hat Barecki 5 Personen, natürlich einzeln der Reihe nach, da rein ins Wasser reingeworfen. In den Löschteich. Ja. I kiedy więźniowie próbowali wydostać się ze zbiornika, on miał pochyłe ściany, kiedy próbowali wypełznąć, on ich kopał i strącał z powrotem do wody, nie pozwolił im wyjść. Wenn die Häftlinge versuchten, an den Wänden hochzukrabbeln, da wurden sie von Barecki mit den Füßen wieder runtergeschoben. W ten sposób żaden z tych 5 więźniów z basenu już nie wyszedł. Auf diese Weise keiner von diesen 5 Häftlingen konnte aus dem Wasser herauskommen. Potem, jak powiedziałem, no, trudno mi to dokładnie określić w czasie, ale przypuszczam, że to mogło być gdzieś koło godziny jakieś 10 wieczorem. Tak jak mówiłem, udało mi się uciec na blok. Es dürfte etwa 10 Uhr abends gewesen sein, als es mir gelang, auf den Block zu entfliehen. Tak, próbowałem wrócić z powrotem do komanda, bo chciałem przynieść coś do jedzenia kilku kolegom, którzy obok mnie byli. Ich versuchte nochmal zurückzukommen, um etwas Essen meinen Kameraden zu bringen. Ale ci więźniowie z Feuerwache już z powrotem stali na tych swoich stanowiskach, także nie udało mi się przejść. Aber die Häftlinge aus der Feuerwache standen bereits wieder auf ihren Posten und es gelang mir nicht mehr zurückzukommen. Wobec tego wróciłem na blok. I tak jak mówiłem, w nocy, jak komando wróciło, obudziłem się. Później w rozmowach koledzy twierdzili, że w tym basenie wtedy Barecki, a być może, że jeszcze inni SS-mani, ja nie wiem, ale zostało utopionych znacznie więcej ludzi. Ja als meine Kameraden nachts zurückkamen, erzählten sie mir, dass in diesem Wasserreservoir nicht von Barecki, auch vielleicht von den anderen, bedeutend mehr als diese 5 Personen ertranken. Ertranken? Ja. Und die 5 Personen, die Barecki in das Wasser gestoßen hatte? Tych 5 osób, których Barecki wrzucił. Około 5, ungefähr 5. Das, vielleicht war das 4, vielleicht 6. Ungefähr 5. Ja. Und es könnte 4 oder 6 haben Sie selbst gesehen, wie diese Leute hineingestoßen worden sind? Ich selbst persönlich, ja. Dass er sie hineingestoßen hat, jawohl, und dass er sie auch gehindert hat, jawohl, am Hochkommen. Jawohl. Und Ihre Mithäftlinge haben Ihnen nachher berichtet, die seien nicht mehr herausgekommen, sondern ertrunken in diesem Teich. Das habe ich noch selbst gesehen. Wie, dass die ertrunken sind? Das war ja zu lange. Niemand konnte doch unter dem Wasser 2 Stunden oder 1,5 Stunden bleiben. Ja, nun habe ich den Zeugen so verstanden. Er war geflohen um 10 Uhr abends. Ungefähr. Kann ich genau sagen, aber so ungefähr. Ungefähr. Gegen 10 Uhr. Gegen 10 Uhr. Und dann hat der Baryzky später die Leute ins Wasser gestoßen. Nein. Vorher schon. Vorher, ja. Vorher. Wie sie noch standen. Ja, das ist mehr wenigstens 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden. Ungefähr 2 Stunden, nachdem sie aufgestellt waren. Aufgestellt waren. Da sind die Leute ins Wasser gestoßen worden. Nach 2 Stunden begannen die ersten Leute sich zu rühren. Und zu singen, ja. Und dann hat Baryzky die ins Wasser gestoßen. Und wie lange standen Sie dann noch da, ja, während die Leute im Wasser waren? Stał jeszcze potem, jak Baryzky wrócił do wody. No, co najmniej 2 Stunden. Mindestens 2 Stunden. Noch 2 Stunden. Mindestens 2 Stunden. Und so lange hielten sich die Leute in den Löschteichen am Leben? Nein, die waren normal ertrunken. Sie waren bereits ertrunken. Und już wtedy... Tak, no więc kilkakrotnie kopał, później odchodził i zostawiał już. Einige Male wurden sie noch getreten von ihm da, reingeschoben, ja, und... Dann waren sie ertrunken. Und das waren mindestens 5 Personen, mindestens. I to było najmniej 5 osób, co najmniej. Oder waren es weniger? No, 4 do 6 to ja widziałem. W granicach 4 do 6, trudno in der Grenze zwischen 4 und 6, das habe ich gesehen. Ja. Haben Sie gesehen, dass 4 Personen von Baryzky hineingestoßen worden sind? To znaczy, 4 widziałem na pewno. 4 Personen habe ich gewiss, bestimmt gesehen. Bestimmt prawdopodobnie gesehen. Więcej, ale... Wahrscheinlich mehr. Tja, das ist natürlich ein sehr schwerwiegender Vorfall, der an sich nicht angeklagt ist, Herr Staatsanwalt. Nein, der ist auch bisher von dem Zeugen noch nicht erzählt. Noch nicht erzählt worden. Hat er gesagt. Wir müssten also da uns überlegen, ob insoweit eine Nachtragsanklage erhoben werden soll. Ja, mogę zgłosić nazwiska świadków, którzy również przy tym byli. Ja chyba jednego nawet z nich tam podawałem, to jest więzień Stefan Lazanowicz. Ich bin in der Lage, noch andere Menschen zu benennen, die Zeugen dieses Vorfalls gewesen sind. Ich glaube, ich habe einen sogar benannt. Er heißt Stefan Lazanowicz. Stefan Lazanowicz. Stefan Lazanowicz. 855. Ja, Stefan ganz recht. Lassanowitsch. Ja, Lassanowitsch. Ja. Aber da haben Sie diesen Vorfall nicht geschildert. Hatten Sie ihn damals vergessen? Pan zapomniał wtedy o tym wypadku. Po prostu później go sobie przypomniałem. No jakoś, tak jak mówiłem, ja zeznania o pozostałych oskarżonych składałem tak prawie że na poczekaniu, na kolanie. Ja, so wie ich to gesagt po prostu habe, to, co mi akurat wtedy przyszło do głowy. Die Aussagen über die anderen Angeklagten, die waren so ad hoc gemacht. Ja. Und da haben Sie sich nicht so weit vorher überlegen können, dass Sie das vergessen haben. Że pan nie zastanawiał się na tym i dlatego mógł pan zapomnieć w tym czasie. Tak, no w ogóle nie byłem przygotowany na to, że będę mówił o innych i to tak... Ich war gar nicht vorbereitet irgendwie, dass ich von den anderen auch sprechen ja. werde. Naja. Baryzky wird vertreten von Rechtsanwalt. Bitte? Baryzky wird vertreten von Gerhard und Joschko. Herr Rechtsanwalt, Sie haben gehört, was der Zeuge eben gesagt hat. Ja. Und es ist dieser Fall nicht angeklagt. Ja, auch der andere Fall ist meines Erachtens nicht angeklagt, mit dem polnischen Häftling. Der Zeuge hat nämlich in seiner Vernehmung 1962 auf Seite 2, das ist also Blatt 13.854 angegeben. Außerdem sah ich Ende 1943. Ein solcher Fall befindet sich nicht in der Anklage. Heute sagt er, möglicherweise im September. Also kann er meines Erachtens nicht Gegenstand des Eröffnungsbriefes sein. Stimmt. Ja. Also das müsste dann die Staatsanwaltschaft noch klären. Aber wir könnten ja zunächst einmal den Baretzky selbst dazu hören. Baretzky, würden Sie mal aufstehen. Sie haben nun gehört, was der Zeuge eben gerade schildert. Am gravierendsten ist ja der Vorwurf, den er zuletzt uns geschildert hat, mit dem Löchteich, mit diesen vier Menschen mindestens, die da hineingestoßen worden sein sollen von Ihnen. Das ist ein Vorfall, der, wenn er sich wirklich abgespielt hätte, Ihnen ja unbedingt heute noch im Gedächtnis sein muss. Herr Direktor, so ein Vorfall hat sich überhaupt niemals abgespielt im Birkenlager D. Das habe ich sowas überhaupt noch nicht gesehen. Erstens, wenn die Häftlinge gekommen sind, wie der Zeuge behauptet, sie müssen an der Kirche stehen bleiben, ohne Appell mitzumachen, das gibt es doch gar nicht. Die müssen nicht alle Appell mitmachen. Wie, was müssen Sie machen? Sie können ja gar keinen Appell machen ohne die Häftlinge. Ja, der Zeuge hat uns doch erzählt, diese Häftlinge aus diesem Kommando, bei dem diese Unruhe vorgekommen war, die mussten zur Strafe vor der Küche stehen, stundenlang stehen. Habe ich ja gehört. Ja, nicht? So hat er das geschehen. Das hat mit dem Appell nichts zu tun gehabt, sondern das war eine strafweise Aufstellung. Ja, aber Appell kommt doch vorher für die ganze Strafe. Erst kommt Appell und dann kommt die Strafe. Andere kann nicht erst die Strafe und dann Appell, das gibt's nicht. Ja, Appell kommt vor der Strafe. Da wollen wir mal den Zeugen so fragen, ist es so gewesen, Herr Zeuge, dass dieses Kommando nach Schluss des Appells noch stehen musste, während die anderen weggehen konnten? Czy było w ten sposób, że ta część komanda musiała zostać i stać po apelu, wtedy kiedy inni? W ogóle nie byliśmy dopuszczeni na place apelowe, tylko bezpośrednio po wejściu do obozu część komanda została odstawiona pod kuchnią. Apel się odbył z uwzględnieniem tego, że my stoimy na oddzieleniu. Wir wurden oddzieleniu. Überhaupt nicht zum Appell zugelassen. Also sofort nachdem wir zurückkamen und es topastierten, wurde dieser Teil des Kommandos an die Küche gestellt und beim Appell wurde das berücksichtigt, dass dieser ein Teil zur Strafe dort an der Küche stehen bleibt. Ja, haben Sie also gewissermaßen, wenn auch abgesondert, doch zunächst den Appell des ganzen Lagers mitgemacht? Więc w jakiś sposób, chociażby z daleka, oddzieleni, ale odbyliście apel? Normalnie, myśmy byli normalnie przeliczeni. Przez któregoś z blokführerów, nie pamiętam. Wir wurden normal abgezählt von einem der Blockführer. No i to prawdopodobnie było uwzględnione. Und das wurde wahrscheinlich beim Appell berücksichtigt. Ja, ja, und die anderen Leute des Lagers standen die Ich kenne die Technik des Appells nicht. Nein, Sie haben so lange genug mitgemacht. Es müssten doch abends alle antreten zum Appell, nicht? Alle. Ale wszyscy musieli stanąć do apelu. Tak jest, oczywiście. Und waren denn die anderen angetreten auch? Die anderen, die nicht zu diesem Kommando gehören. A inni, którzy nie należeli do tego komando, oni byli na apelu. Normalnie byli na swoich placach apelowych, ja nie wiem. Alle anderen waren normal zum Appell. Angetreten und wie der Appell herum war, sind sie weggeschickt worden. I wtedy, kiedy apel się skończył, to odesłani zostali na bloki. Ja, dann gingen sie normal auf die Blocks wieder. Mit Ausnahme dieses Kommandos. Z wyjątkiem tego Kommando. Ja. Das gibt's nicht, wenn ein Kommando bleibt stehen und wie soll man das dir überhaupt erzählen? Bitte? Wie soll man den Appell da überhaupt machen? Die sind ja nicht von einem Block, die Häftlinge sind von verschiedenen Blocks. Ja. Wäre der Appell da ganz durcheinander gekommen. Da konnte man überhaupt keinen Appell machen, wenn der so ein Fall sich überhaupt vorgetragen hätte. Das ist aber unmöglich. Und so ein Fall hat sich auch nie ereignet. Also der Angeklagte sagt Folgendes. Das Kommando hätte aus Angehörigen verschiedener Blocks bestanden, sodass die Zahl bei den verschiedenen Blocks nicht gestimmt hätten, hätte, wenn dieses Kommando nicht aufgeteilt worden wäre zu den verschiedenen Blocks, zu denen sie gehört hätten. Oskarżony powiada, że ta komanda, że w komandzie znajdowali się ludzie z rozmaitych bloków. Tak, to jest. Przy apelu musiało być uwzględnione to, że właśnie brakuje tych poszczególnych ludzi, to wobec tego wszystko przekręciłoby się, nie można by było apelu przeprowadzać. Nie wiem, apel się odbył zupełnie normalnie, tak jak każdego innego dnia. Rzeczywiście komando składało się z więźniów, którzy byli na kilku różnych blokach, może nawet na kilkunastu, nie wiem, bo to było komando, które dosyć przypadkowo ja, było zbierane. Der Appell fand aber wie immer, wie gewöhnlich statt. Selbstverständlich zum Kommando gehörten Leute aus verschiedenen Blocks, ja. Mehreren Blocks sogar. Ja. Wyobrażam sobie, że technika tego całego apelu polegała na tym, że po prostu sprawdzono, przeliczono więźniów na poszczególnych blokach, zsumowano ilość więźniów, która brakuje na poszczególnych blokach i porównano z tą ilością więźniów, ich którzy stoją pod kuchnią. Ich kann mir vorstellen, dass man dann diese Häftlinge, die in einzelnen in den einzelnen Blocks gefehlt haben, zusammensummierte und mit der Zahl verglich von diesem Teil, das dort zur Strafe stehen blieb. Und die Zahl. Ja, also Sie hören, Baritzky, der Zeuge bleibt dabei, dass es so gehandhabt worden sei, wie er es uns erzählt hat. Ja, die Zeugen erzählen, die meinen, dass alles so gegangen ist, müssen die ganzen Tabellen stimmen. So wenn die ganzen Tabellen überhaupt nicht mehr stimmen. Also, Baritzky, es dreht sich ja hier darum, ob Sie Leute, die vom langen Stehen ermüdet gewesen sind, in einen Löchteich geworfen haben. Ob das nun mit Appell oder ohne Appell war, die Tat als solche ist doch so gravierend, dass Sie entweder sagen müssen, das ist nicht wahr, oder Sie müssen wissen, dass es gewesen ist. Ich kann nur sagen, wie Sie vorher gesagt haben, so ein Fall hat sich überhaupt nicht zugetragen. Also Sie sagen, es ist nicht wahr. So ein Fall hat sich gar nicht zugetragen. Es ist nicht wahr, sagen Sie. Das hat sich gar nicht zugetragen, so ein Fall. Also es ist nicht wahr. Nein. Und Sie haben keinen in diesen Löschteich hineingestoßen. Ich habe keinen Menschen in so einen Löschteich hereingeschoben und habe auch keine Häftlinge gesehen, da stehen. Ich habe auch keine Häftlinge gesehen, stehen irgendwo in der Küche und habe nie Häftlinge in der Teich hereingejagt. Also hier, der Zeuge muss Sie doch persönlich kennen. Und er sagt zur... Das war so ein Betonwasser. Können Sie uns mal zeigen, wo die gewesen sind? Betonbassin. Da haben Sie gestanden. Naja, also da in der Nähe des Löschteils haben Sie gestanden. Was ist das für ein Block, den Sie eben zeichnen? War das die Küche? Ja, das war die Küche. Das war die Küche. Beide waren Küchen. Beide waren Küchen. Und in der Mitte war der Löschteich. Rechts von der Straße. Ja. Rechts von der Straße war das Bassin. Ja. Ja. Ich habe da keinen Menschen gesehen. Ich habe nie einen Menschen in den Teich hereingejagt und nie gesehen, den Menschen da stehen dazu. Ich bitte doch unbedingt um Ruhe, nicht? Da habe ich nie gesehen, Menschen da stehen und nie Menschen herausgeholt und in den Teich hereingejagt. Das kann ich nur dazu sagen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, ich kann na, nicht dann sagen, wie tief der Teich war und wie viel Wasser drin war, weiß ich ja auch nicht. Ja. Also, Herr Eismar Gerhard, vorläufig können wir die Sache nicht weiter verfolgen. Ich doch noch eine Frage zu diesem Komplex. Ja. Wie groß war denn dieser Teich, Herr Zeuge? Ungefähr, das kann ich schon nicht mehr genau sagen, aber so ungefähr 15 auf 8 Meter. 15 Meter Länge und... War er denn rechteckig, der Teich, oder war es ein runder Teich? Prostokon, rechteckig. Rechteckiger Teich, 8 auf 15. Der Tiefe? Und wie tief etwa? Das kann ich genau nicht sagen. Er war mit Wasser. Ja. Waren die Wände schräg oder gingen die senkrecht? Schräg gingen sie, sodass die Leute schon hinaufklettern konnten an den Wänden? Ja, sie konnten. Und sie wären also unter Umständen auch gerettet worden, wenn sie nicht mit Gewalt wieder hinuntergestoßen worden wären. No, sądzę, że tak. Ja nie byłem w takim basenie na szczęście, ale wydaje mi się, że bym wyszedł z niego. Ja, also ich war zum Glück noch nicht in so einem Basin, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja und sein könnte. Sind dann nach Ihren Feststellungen die Leichen aus diesem Teich herausgezogen und oben auf die Erde gelegt worden? Czy według pana co się stało z trupami? Czy były wyciągnięte później z tego basenu i położone na ziemię, czy jak to? No nie wiem, ja trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. W każdym razie rano, kiedy wychodziliśmy do pracy, to trupów w basenie nie było. Es ist mir sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Auf jeden Fall morgens, als wir zur Arbeit gingen, da waren keine Leichen mehr im Bassin. Mhm. Er hat also, wenn ich richtig verstanden habe, keine Leichen oben auf dem Boden liegen sehen. Nein, er ist ja doch geflohen, er ist ja doch weggelaufen. Infolgedessen war er bis zum Ende des Appells oder dieses Stehens gar nicht zugegen. Deshalb weiß er auch nicht, was mit den Leichen geworden ist. Ja, der Zeuge sagte doch, dass er bestimmt weiß, dass 4 bis 6 Personen in seiner Gegenwart ertrunken sind in dem Löchteich. Ja, und lagen sie da drin. Ja, und meine Frage, ob er sie außen gesehen hat, sagt er, weiß er nicht. Ja. Verneint er. Haben Sie gesehen, dass diese Leichen wieder aus dem Löchteich herausgeholt worden sind? Nein, ich habe nicht mehr gesehen. Hat er nicht mehr gesehen. Also, Herr Staatsanwalt, Sie müssen da sich entscheiden, was Sie da machen wollen in der Sache. Nachtragsanklage kann ja nur dann mitverhandelt werden, wenn die Verteidigung zustimmt. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Nachtragsanklagen möchte ich dann zunächst mit der Verteidigung erst nochmal. Ja, ist in Ordnung. Ich habe nur eine Frage noch. Ja. Herr Zeuge, haben Sie festgestellt, dass Sie ertrunken waren oder wie haben Sie das festgestellt? Czy stwierdził pan, że oni utonęli? Jak pan stwierdził, że oni utonęli? Po prostu nie było ich widać w wodzie. Nigdy nie słyszałem o przypadku, żeby ktoś 1,5 godziny pod wodą przyszedł. Weil man sie einfach nicht mehr im Wasser gesehen hat. Ich habe es noch nie gehört, dass ein Mensch ja 1,5 Stunden unter Wasser sitzen kann. Ist dazu noch eine Frage, Herr Staatsanwalt? Zu Baretzky überhaupt? Ja. Herr Döring, können Sie sich noch erinnern, um welche Zeit die Vernichtung des Theresienstädter Lagers durchgeführt wurde, bei der der Angeklagte Baretzky beteiligt war? Dokładnie nie pamiętam, ale to chyba było w pierwszej połowie 1944 roku. Genau entsinne ich mich nicht, aber es war die erste Hälfte des Jahres 1944. 1944. Kann es im März 1944 gewesen sein? Czy to możliwe, że to był marzec 1944? Tak, raczej to jest chyba możliwe. Ja, es kann möglich sein. Und können Sie sich noch erinnern, ob der Abtransport der Lagerinsassen am Tag, abends oder nachts durchgeführt wurde? Czy odtransportowanie tych ludzi, czy nastąpiło rano, w południe, wieczorem, w nocy, porę dnia? Ja, szczerze mówiąc, nie bardzo sobie przypominam sam przebieg wywożenia tych Ehrlich ludzi. Gesagt, ja kann ich mich sehr schlecht an diese Tatsache des Abtransports, also an die Umstände des Abtransports erinnern. Ja nawet nie pamiętam, czy oni byli wywożeni, czy ich kann sogar mich nicht mehr erinnern, ob sie verladen wurden, ob sie gefahren wurden, ob sie fortgingen. Kann mich nicht erinnern. Ja, der Herr Staatsanwalt wollte ja nur wissen, ob es am Tag oder bei der Dunkelheit gewesen ist. Das ist ja. Er muss es doch gesehen haben. Haben Sie Ihre Beobachtungen machen können, weil es noch Tageslicht war oder weil die Lagerbeleuchtung angeschaltet war? Czy pan obserwował przy świetle dziennym, czy już paliły się latarnie? Przy świetle dziennym, to co wtedy, kiedy widziałem formowanie kolumn, to przy świetle dziennym, ale nie pamiętam, czy wtedy oni byli od razu wywożeni, czy po kilku godzinach. Als ich gesehen habe, wie sie formiert wurden, das war bei Tageslicht, aber ob sie unmittelbar danach abtransportiert wurden oder wann, das weiß ich nicht mehr. Haben Sie da noch sehen und feststellen können, in welcher Richtung die Häftlingstransporte wegmarschiert oder weggefahren sind? Przypomina pan sobie kierunek, w którym albo odchodziły szeregi tych więźniów, albo były odwożone? W jakim kierunku? No więc nie, ja powtarzam, że ja z samego momentu wywożenia ich tych transportów... Wiederhole nochmal, dass ich den Augenblick des Abtransportierens mich nicht mehr genau an den Augenblick mich nicht mehr genau erinnere. Ist also so, dass Sie die Vorbereitungen zur Räumung des Lagers gesehen haben, das heißt, dass Sie gesehen haben, wie die Häftlinge im Transport in Kolonnen zusammengefasst wurden, aber sich nicht mehr genau erinnern können, unter welchen Umständen diese Kolonnen abmarschiert sind. Ja, genau. Dankeschön. Herr Richmond Ormond. Ja, ich habe eine Frage an den Angeklagten Baretzky. Sie haben vorhin erklärt, so etwas hätte es im Lager überhaupt nicht gegeben. Wollen Sie denn ernsthaft bestreiten, dass es die Einrichtung des Strafappells gegeben hat, bei dem ein ganzes Kommando, ein Block aus Quälerei, aus sonstigen Gründen, oft die ganze Nacht hindurch noch stehen bleiben musste, nachdem das übrige Lager abgerückt war? Ich widerspreche der Frage. Ich glaube, Herr Richmond-Ormond, Sie haben den Angeklagten Baretzky falsch verstanden. Der hat vorhin gesagt, das hätte es nicht gegeben. Es hätte es nicht gegeben, dass ein Kommando, das aus verschiedenen Blockangehörigen zusammengesetzt war, abseits stehen musste, weil dadurch eine Zählung der einzelnen Blocks unmöglich gemacht worden sei und weil die Leute hätten aufgeteilt werden müssen, erst in die einzelnen Blocks und nach dem Appell, da konnten sie dann wieder zusammengezogen werden und strafweise zum Hinstehen. Ja, ich will gerade dem Angeklagten vorhalten, dass es das sehr wohl gab, dass ein Kommando nach durchgeführter Zählung, nach dem Gesamtappell, als einzelnes Kommando. Ja, das behauptet er ja auch, der Angeklagte. Das sagt er ja. Er sagt nur, ist es nicht möglich, dass vor dem Appell. Nicht vor dem Appell. Ja, und das hat ja der Zeuge hier gesagt. Ja. Sie hat noch eine Frage, Herr Schmidt. Ich habe noch einige Fragen. Herr Zeuge, können Sie uns vielleicht mal in etwa anzeigen an der Tafel, wo Sie sich befanden, als Sie glaubten, dass dort irgendwelche Kolonnen zusammengestellt werden? Achso, Sie denken jetzt an die Räumung des Theresienstädter Lagers. Der Zeuge sagte, er befand sich im D-Lager, als er gesehen haben will, im B-Lager, den Angeklagten bei der Aufstellung dieser Mittätigkeit. Wollen Sie das mal an der Karte zeigen? Und mir vielleicht angeben, die Entfernung von diesem Standort bis zum B-Lager, wo er den Angeklagten gesehen hat. Da, und wo war die, diese Aufstellung, die unter Baretzky vorgenommen worden ist? Ja, da lag doch das Lager C dazwischen. Da lag doch zwischen D und B, lag doch das Lager C. Konnten Sie denn da durchsehen? Die Entfernung war nicht groß, die Entfernung war vielleicht 100 Meter. Aber da waren doch zwei Reihen Baracken dazwischen. Ale między tym były jednak dwa rzędy baraków. Aber zwischen den Baracken sind Lücken, da kann man sehen. Herr Landgerichtsrat Hummerich hat, glaube ich, auch das Buch von Sehen. Und da ist ein sehr eindrucksvolles Bild. Und daran erkennt man, dass man an sich doch die Blöcke uns bisher größer geschmissen. Das wollen wir dann nachher würdigen in dem Plädoyer. Also zunächst einmal, Herr Zeuge, wollen Sie bitte noch mal zeigen, wo Sie gestanden haben, wo Sie das gesehen haben. Da haben Sie gestanden. Und wo wurden diese Kolonnen zusammengestellt unter Baretzky? Da. Und da haben Sie durch diese immerhin vier Reihen Häuser durchgesehen. Ich darf ergänzen, verstohlen durch eine Tür hindurchschauend, wie der Zeuge wörtlich sagte. Ja. Ist sonst noch eine Frage? Meine weitere Frage, waren dort außer dem Angeklagten Baletzky noch mehrere SS-Leute oder sonstige Personen, die sich betrachten? Vielleicht nehmen Sie wieder hier Platz. Also ob da noch mehr Personen da gewesen sind, außer dem Baretzky. Ja, ich habe mindestens einige SS-Männer gesehen. Wie lange befanden Sie sich damals schon im D-Lager? Jak długo znajdował się pan wtedy już w tym obozie D? Als sich dieser Vorfall hier ereignete. Kiedy ten wypadek miał miejsce? Kilka miesięcy w każdym razie. Einige Monate. Auf jeden Fall. Und ist es richtig, dass Sie den Angeklagten im D-Lager kennengelernt haben? Czy to jest słusznie, że pan poznał oskarżonego w obozie D? To znaczy, jak to poznałem w obozie D? Wie meinen Sie kennengelernt? Ja, der Angeklagte war ja nach seiner eigenen Einlassung im D-Lager als Blockführer. Meine Frage an den Zeugen, ob er den Angeklagten Baretzky im D-Lager kennengelernt hat. Oskarżony był blockführerem w obozie D. Więc pan poznał go w obozie D? Nie, ja jeszcze go pamiętam z okresu, kiedy byłem na kwarantannie. Ich erinnere mich noch an ihn aus der Quarantänezeit. Im Lager A. W obozie A. A. Ja. Ich habe keine Frage. Keine Frage mehr. Will der Angeklagte Baretzky noch eine Frage stellen an den Zeugen oder eine Erklärung abgeben? Heute nicht mehr. Herr Zeuge, ich bitte Sie dann am nächsten Donnerstag, Vormittag um 8.30 Uhr, sich hier wieder einzufinden. Die Vernehmung des Zeugen wird heute unterbrochen. Die Sitzung wird fortgesetzt am Donnerstag, den 14. Mai, vormittags 8.30 Uhr in diesem Saal. Zu diesem Termin werden geladen die. Wir wollen nunmehr fortfahren in Ihrer Vernehmung. Sie hatten uns bisher in der Hauptsache etwas gesagt zu dem Angeklagten Boger, Kaduk und Baretzky. Herr Staatsanwalt, wie ist es mit Baretzky? Wollten Sie eine Nachtragsanklage erheben? Der Herr Verteidiger hat mir erklärt, dass er noch mal zuvor eingehend mit seinem Mandanten Rücksprache nehmen möchte. Nachtragsanklage mit dem Ziel einer gemeinsamen Verhandlung ist ja nur dann möglich, wenn der Angeklagte zustimmt. Falls eine solche Zustimmung heute oder morgen nicht erteilt wird oder erklärt wird, dass zugestimmt wird, werde ich insoweit ein neues Ermittlungsverfahren einleiten. Andernfalls werde ich vielleicht im Laufe des morgigen Tages Nachtragsanklage heben. Dankeschön. Nun, Herr Döring, Sie haben dann bei Ihrer Vernehmung sich auch oder auch einmal genannt den Namen des Dr. Capesius. Wollen Sie uns bitte sagen, ob und was Sie von dem Angeklagten Dr. Capesius wissen? Lecie 1944 roku w czasie akcji likwidowania Żydów węgierskich chciałem oskarżonego Capesiusa dwukrotnie albo trzykrotnie na rampie kolejowej Birkenau. Im Sommer 1944, während der Liquidierungsaktion der ungarischen Juden, habe ich zwei- oder dreimal den Dr. Capesius auf der Rampe gesehen. Wissen Sie noch, was der Dr. Capesius da getan hat? Nein, das weiß ich nicht. Er war zugegen. Ja. Es wird dem Dr. Capesius vorgeworfen, er habe sich damals bei den Selektionen beteiligt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was wir darunter verstehen. Das war die Tätigkeit, des Aussonderns der arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Leute. Zarzucają doktorowi Kapuzjusowi, że brał udział w selekcji, w wybiórkach, to znaczy wybierał ludzi zdolnych do pracy i ludzi skazanych na śmierć. Czy panu jest wiadomym coś o tym? Haben Sie davon etwas gesehen? Nie, bezpośrednim świadkiem tego nie byłem. Słyszałem, ale osobiście tego nie widziałem. Nein, ein unmittelbarer Zeuge davon war ich nicht. Ich habe davon gehört, aber ich habe das selbst nicht gesehen. Der Herr Dr. Capesius hat uns gesagt, wenn er einmal auf der Rampe gewesen sei, dann sei es nur deshalb gewesen, um dort für seine Apotheke irgendwelche Medikamente und ähnliche Dinge sicherzustellen. Könnte das der Fall gewesen sein? Dr. Capesius tłumaczył się tym, że był na rampie jedynie po to, aby wyszukać sobie lekarstwa dla swojej apteki. Czy to jest możliwe, taki wypadek? Uważa pan, czy to jest możliwe? No, teoretycznie takiej możliwości nie wykluczam, po prostu dlatego, że tam były wykładane na rampę bagaże tych więźniów. Być może, że w tym celu również. Theoretisch schließe ich diese Möglichkeit nicht aus, weil dort ja das Gepäck der Menschen herumlag und es könnte sein. Ja. Ist bezüglich des Dr. Capesius noch eine Frage bei Gericht? Staatsanwaltschaft? Herr Ormond? Nein? Herr Capesius? Auch nicht. Dann kommen wir zu dem Angeklagten Bednarek. Von dem Angeklagten Bednarek, Herr Zeuge, haben Sie Verschiedenes bei Ihrer früheren Vernehmung gesagt. Wollen Sie uns bitte einmal sagen, wieso Sie den Angeklagten Bednarek kennengelernt haben, ob er Ihr Blockführer war oder was Sie von ihm sonst gesehen haben. Tak, rozumiem pytanie. No, więc z oskarżonym Bednarkiem spotkałem się po raz pierwszy po przeniesieniu z odcinka B2A w obozie Birkenau na odcinek B2D. Den Angeklagten Bednarek kam ich zum ersten Mal, nachdem ich von dem Abschnitt B2A zu dem Abschnitt B2D versetzt wurde. Bednarek był blokowym na bloku karnej kompanii. Bednarek war Blockälteste bei der auf dem Block der Strafkompanie. Bezpośrednio jemu nie podlegałem, bo ja na tym bloku nie byłem. Ich unterlag ihm nicht unmittelbar, weil ich mich nicht auf diesem Block befand. War die Strafkompanie auch im Lager D? Bitte? Ob die Strafkompanie auch im Lager D war? Tak, była. Tak, ta kompania była właśnie w obozie B2D. Też w obozie B2D. Tak jest. Ja, die Strafkompanie befand sich auf dem Abschnitt B2D. Ja. Nun bitte weiter. Was hat nun von Bednarek festgestellt? Co pan stwierdził o oskarżonym Bednarku? Więc ja dwukrotnie byłem świadkiem, przypadkowym zresztą, zabicia więźnia przez oskarżonego Bednarka. Ich war zweimal, übrigens zufällig, Zeuge, wie der angeklagte Bednarek Häftlinge getötet hat. Wollen Sie uns schildern, wie das vor sich gegangen ist? Proszę opisać, jak to miało miejsce. Więc pierwszy taki wypadek miał miejsce, o ile sobie dobrze przypominam, wiosną 1944 roku. Der erste Fall, soweit ich mich gut erinnere, war im Frühjahr 1944. Ja wtedy byłem na bloku, przeszedłem na blok karnej kompanii, jakkolwiek od razu proszę zwrócić uwagę, tutaj może paść pytanie, skąd się tam wziąłem. Po prostu znałem jednego ze sztubowych. Ich kam eines Tages auf den Block der Strafkompanie. Es wird natürlich gefragt, warum ich dahin gekommen bin. Also ich kannte dort einen von den Stubenältesten. Przyszedłem po to, żeby odwiedzić kolegę, który w tym czasie był w karnej kompanii. To było po apelu. Ich kam nach dem Appell, um einen Kameraden, der dort bei der Strafkompanie war, zu besuchen. I w tym czasie, kiedy byłem na bloku, w pewnym momencie przy wejściu na blok wynikła jakaś awantura, podniósł się jakiś krzyk. Während ich mich dort auf dem Block befand, hörte ich beim Eingang irgendwie ein Durcheinander, ein Streit, ein Schrei. I chwilę po tym oskarżony Bednarek wepchnął z przedsionka do środka bloku jakiegoś więźnia. To był więzień niemiecki. Der Angeklagte und nach einer Weile der Angeklagte Bednarek schob vom Korridor in den Block hinein einen Häftling, das war ein Deutscher. To był więzień, który nie był z karnej kompanii, był również z zewnątrz z obozu. Das war kein Häftling aus der Strafkompanie, der war ebenfalls außerhalb der Kompanie, aus dem Lager. I oskarżony Bednarek zaczął go bić laską. Der Angeklagte Bednarek fing an, ihn mit dem Stock zu schlagen. Z tego, co słyszałem, wynikało później, że to był więzień, który również tak jak ja przyszedł na blok, mówiono, że przyniósł coś do jedzenia jakiemuś swojemu koledze, który tam. Wie ich später danach gehört habe, kam dieser Häftling genau wie ich, um jemanden in der Strafkompanie zu besuchen. Er brachte dort für irgendjemanden etwas Essen. Ponieważ zaczął go bić, zorientowałem się, że to jest właśnie kara za to, że on nielegalnie przyszedł na blok. Więc ja się schowałem na pryczy u tego kolegi, u którego byłem. Nachdem ich bemerkt habe, dass der Häftling von Bednarek geschlagen wird, habe ich verstanden, dass er dafür geschlagen wird, dass er illegal jetzt in den Block gekommen ist. Und deswegen habe ich mich auf eine Pritsche von meinem Kameraden, zu dem ich gekommen bin, versteckt. Po wymierzeniu przynajmniej kilkunastu uderzeń laską w głowę, w plecy, był raczej na oślep, gdzie popadło, ten więzień przewrócił się. Nach einer Weile, nachdem der Angeklagte Bednarek den Häftling geschlagen hat, blindlings in den Kopf und auf den Rücken, fiel der Häftling um. I wtedy oskarżony Bednarek położył mu laskę na szyi. Danach legte der Angeklagte Bednarek den Stock dem Häftling auf den Hals. I na końcach laski stanął obiema und nogami. Stellte sich mit beiden Füßen an beide Enden des Stockes. I w ten sposób udusił tego więźnia. Auf diese Weise erwürgte er den Häftling. Ponieważ obawiałem się, że mnie może spotkać taka sama rzecz, zostałem tam w dalszym ciągu na bloku i wyszedłem z bloku dopiero bardzo późnym wieczorem, już po ostatnim gongu, to znaczy wtedy, kiedy była już ogłoszona tak zwana, to się chyba nazywało Nachtruhe. I wróciłem na swój blok. Da ich in Angst war, dass mit mir genau das gleiche passieren könnte, blieb ich auf diesem Block sehr lange und ging erst nach dem letzten Gong, nachdem die Nachtruhe aufgerufen wurde, in meinen Block zurück. Ja, wollen wir noch mal einen Augenblick dabei stehen bleiben? Sie haben gesagt, Bednarek schlug den Häftling mit einem Stock. Ist es richtig, dass der Häftling daraufhin zu Boden fiel? Czy było słusznie, że on upadł po tym jak oskarżony Bednarek bił go laską? Tak. To więzień upadł. Tak, upadł. Ja. Ja. Und als der Häftling auf dem Boden lag, da legte er den Stock über ihn und trat mit beiden Füßen auf den Stock. und stützte sie. Ja, jetzt weiß ich nicht, was tat er dann? Er trat da drauf, blieb er ruhig stehen oder? Er verteilte das Gewicht und schaukelte gewissermaßen. Er schaukelte auf beiden Enden des Stockes. Bis schließlich der Tod eintrat. Das dauerte so einige Minuten. Bitte schön, wollen Sie dann weiter erzählen? Das war der eine Fall, Sie sprachen von zwei Fällen. Ja. Następny wypadek miał miejsce chyba gdzieś w Lecce, no jakieś dwa, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale latem 1944 roku. Der zweite Fall fand, es ist mir schwer zu sagen, in welchem Monat, na, im Sommer ebenfalls, im Sommer 44. War der andere Fall auch im Sommer? Der erste Fall war früher, etwa im Frühjahr. Ja. Und der zweite war im Sommer, 44. Więc w tym przypadku widziałem, jak oskarżony blok Bednarek jakiegoś więźnia na placu apelowym bloku karnej kompanii, tym, który był zagrodzony murem, bił bardzo długo i bardzo mocno laską, prawda, leżącego. Widziałem, kiedy ja przyszedłem, kiedy już on go bił, także nie wiem, jak się to zaczęło. Bei diesem zweiten Fall habe ich gesehen, wie der Angeklagte Bednarek auf dem Appellplatz des Strafblocks, der mit einer Mauer umgrenzt wurde, einen bereits auf dem Boden liegenden Häftling sehr stark mit dem Stock schlug. Ich kam, als der Häftling bereits lag und geschlagen wurde. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. No, zatrzymałem się, przyglądałem się przez dobre kilka minut. Ich blieb stehen und beobachtete es gute einige Minuten lang. Tak, zresztą nie ja sam, bo to stała cała grupa więźniów. Übrigens nicht ich alleine, weil eine ganze Gruppe von Häftlingen da herumstand. Oskarżony Bednarek bił go laską, kopał go gdzieś po brzuchu, kopał go po plecach w okolicy nerek, gdzieś bił laską leżącego też gdzieś tutaj w plecy. Der Angeklagte Bednarek schlug den Häftling mit dem Stock auf dem Bauch in der Gegend von Nieren. Er trat nach ihm mit den Füßen. No i po tym, zresztą nie czekałem nawet na to, aż przestanie bić. Odszedłem stamtąd i później, kiedy pytaliśmy tam więźniów z karnej kompanii, to była sobota, myśmy się z nimi mogli spotykać raz w tygodniu, w niedzielę po apelu byli wypuszczani na teren obozu. Rozmawialiśmy z nimi, więźniowie wtedy mówili, że ten bity zmarł. Ich blieb übrigens nicht die ganze Zeit. Nach einer Weile ging ich fort. Und da es Samstag war und am Sonntag durften wir mit den Häftlingen auf der Strafkompanie sprechen, weil sie sonntags nach dem Appell ins Lager gehen durften, fragte ich die anderen Häftlinge aus der Strafkompanie, was mit dem Geschlagenen geworden ist. Und sie haben mir berichtet, dass er gestorben sei. Das ist alles, was ich weiß. Ja. Ist von Seiten des Gerichts noch eine Frage? Herr Döring, bezüglich des ersten Falles habe ich folgende Frage. War überhaupt der Zugang in die Strafkompanie möglich war da nicht eine Absperrung um den Block der Strafkompanie, sodass niemand überhaupt hineingehen konnte? Tak, oczywiście, nie, więc wejść do środka do kompanii karnej. W zasadzie nie, w zasadzie dostęp dla więźniów z zewnątrz był zamknięty. Grundsätzlich nein, es war nicht erlaubt. Der Zutritt war für die Häftlinge verboten. War da eine Kontrolle am Zugang zu dem Block der Strafkompanie? Czy była kontrola przy wejściu do Tam zawsze był jakiś funkcyjny więzień. Zresztą drzwi przeważnie były zamknięte od bloku karnej kompanii i w przeciągu zawsze był ktoś, kto zwracał uwagę na to, żeby zewnątrz nie miał dostępu. Immer befand sich irgendein Funktionshäftling beim Eingang. Übrigens, die Tür war zu und da im Korridor, da war immer jemand, der kontrollierte, wer hinein und heraus ging. Und wie war es Ihnen möglich, dort hineinzukommen und später wieder herauszukommen? I w jaki sposób było panu możliwe wejść i wyjść? No więc właśnie jeden z tych funkcyjnych był moim znajomym. To znaczy ja go poznałem właśnie przez kolegów, którzy byli w karnej kompanii i oni z nim jakoś załatwili, także on, ja zresztą kilkakrotnie byłem na tym bloku. Ich kannte einen der Funktionshäftlinge. Meine Kameraden aus der Strafkompanie haben das so arrangiert. Und ich war übrigens einige Male in der Strafkompanie dadurch. Danke sehr. Wissen Sie noch, mit welcher Art von Stock Bednarek auf dem Appellplatz auf diesen Mann eingeschlagen hat? Czy pan wie, jaki rodzaj laski, jaką laską bił Bednarek więźnia na placu apelowym, w drugim wypadku? Jaki rodzaj laski to był? Nie, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nein, ich bin nicht in der Lage. Sie haben einmal ausgesagt, es wäre ein Schaufelstiel gewesen. Pan w swoich zeznaniach mówił, że to było od łopaty. No tak, to był taki, no, to normalnie się to praktykowało, ale tak on wyglądał, ale ja nie wiem dokładnie. No może to było. Das weiß ich nicht genau. So wurde praktiziert, so hat's ausgesehen, aber ich kann es jetzt nicht sagen, was das für Stock gewesen ist. Haben Sie sonst im Übrigen von Bednarek etwas gesehen oder haben Sie etwas gehört, wie er überhaupt den Gefangenen gegenüber sich aufgeführt hat? Czy panu jest wiadomo, czy słyszał pan od kogoś, w jaki sposób w ogóle zachowywał się Bednarek w stosunku do więźniów? No, on był w ogóle ogólnie znany w obozie jako, powiedzmy, człowiek, który bardzo źle traktował więźniów. Er war im Allgemeinen bekannt im Lager als ein Mensch, der die Häftlinge sehr schlecht behandelt hat. Haben Sie noch gehört, was Sie nicht gesehen haben, aber vielleicht gehört, dass er auch noch in anderen Fällen Gefangene umgebracht hat? Czy pan może nie widział, ale słyszał w innych, o innych wypadkach od innych, żeby Bednarek zabił kogoś z więźniów? No tak, to w wielu takich wypadkach słyszałem, jakkolwiek, ponieważ nie byłem bezpośrednim świadkiem, to mi, powiedzmy, trudno w tej chwili przytoczyć konkretne jakieś fakty, ale to w każdym razie zdarzało się często. Ja, das waren viele Fälle, von denen ich gehört habe, aber dadurch, dass ich das selbst nicht gesehen habe, da ist mir schwer darüber zu berichten. Sie fanden oft statt, solche Fälle. Muszę przyznać, że blokowy Bednarek był, to jest w ogóle człowiek, powiedzmy sobie, bardzo w moim pojęciu prymitywny i to niewątpliwie tutaj bardzo poważne, zasadnicze jakieś znaczenie miały warunki stworzone w obozie, które doprowadziły jego do tego, że on właśnie w ten sposób z więźniami postępował. To był jakiś typowy przykład, powiedzmy, takiego obozowego wychowania, jeżeli to tak można określić. Ich muss zugeben, dass der Blockälteste Bednarek als Mensch primitiv war. Und das ist der hauptsächliche Grund, wieso die Umgebung, diese Lagererziehung ihn so geformt hat. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie die Umgebung aus ihm das gemacht hat, was er wurde. Ist bezüglich des Bednarek von Seiten der Staatsanwaltschaft noch eine Frage? Keine Frage mehr, Herr Rechtsanwalt Ormond, Strott, Herr Rechtsanwalt Scheidt. Bednarek, Sie haben nun hier diesen Vorwurf gehört, der Ihnen gemacht worden ist von einem Zeugen. Wollen Sie da noch eine Frage stellen oder noch eine Erklärung abgeben? Ich kann nur sagen, daran ist kein Wort wahr. Dankeschön. Jetzt haben Sie den... Bitte schön, ja. Herr Zeuge, hat Bednarek irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, Ihnen mal etwas zuleid getan? Nein. Nein, danke schön. Nun, eine weitere Frage noch, Herr Zeuge. Sie haben bei Ihrer Vernehmung auch den Angeklagten Dilewski benannt. Haben Sie bei ihm irgendetwas erlebt, was in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist? Pan w swoich zeznaniach wspominał również o oskarżonym Dylewskim. Czy może pan jeszcze powiedzieć coś na ten temat, co pan przeżył w związku z oskarżonym Dylewskim? Nie, chciałem, żeby pani przetłumaczyła, bo nie wiedziałem, czy dokładnie zrozumiałem pytanie. W pierwszej chwili myślałem, że chodzi o to, czy ja bezpośrednio... Nie, chodzi o to, że pan w swoim poprzednim zeznaniu wspominał o oskarżonym Dylewskim, więc proszę powiedzieć, co w związku z oskarżonym Dylewskim. Więc... w końcu 43 albo w początkach 44 roku myśmy byli w pewnej niedzieli zatrudnieni w takich kolumnach transportowych, które przenosiły materiał budowlany z podstacji kolejowej do obozu w Brzeźnicy. Ende 1943 oder Anfang 1944? Tak, raczej to było w końcu 43 roku. Das war aber eher Ende 1943. Waren wir an einem Sonntag beschäftigt in einer Transportkolonne, die von einem Bauplatz in der Nähe der Station... Co oni tam robili? Przenosiliśmy materiał budowlany, kamień, das Baumaterial deski, getragen hat. Do obozów w Brzeźnicy. Die der beschäftigt war, das Baumaterial in das Lager in Birkenau zu tragen. I między nami był więzień polski, inżynier Roman Gałęzowski, zresztą mój bardzo dobry kolega, przyjaciel jeszcze z czasów, kiedy byłem na Pawiaku. Unter den Häftlingen war ein Pole, ein polnischer Ingenieur, Roman Galensowski, übrigens ein sehr guter Freund von mir, noch aus der Zeit meines Aufenthaltes im Gefängnis Pavia. Heißt er nicht Galetschowski? Galensowski. Galensowski, das wird geschrieben Gustav Anton Ludwig Emil Zeppelin Otto Wilhelm Siegfried Kaufmann Ida. Und wird ausgesprochen? Galensowski. Galensowski. Ja, bitteschön. Wtedy, w czasie jednego z tych naszych przejść tam do stacji kolejowej, tam było kilku SS-manów, których zresztą nie znałem, z nazwiska. Przechodziliśmy w takim wąskim przejściu między dwiema takimi pryzmami kamieni. Einmal gingen wir auf einem ganz schmalen Weg zwischen Steinblocken an die Bahnstation. Dabei waren einige SS-Männer, die ich nicht kannte. I właśnie w momencie, kiedy przechodziliśmy w tym wąskim takim przejściem, gdzie można było tylko pojedynczo. Und gerade als wir durch diesen schmalen Weg gingen, wo man nur einzeln gehen konnte. Stał z boku jakiś SS-man, który krzyczał, żeby szybko tamtędy przechodzić, im lauwszyt, bo się zrobił taki rodzaj zatoru takiego. Als wir also diesen schmalen Weg, den man einzeln passieren konnte, gingen, stand abseits ein SS-Mann, der immer fort zurief, dass man schneller und schneller gehen soll, weil eine gewisse Stockung eingetreten ist. Szedłem przed inżynierem Gałęzowskim, odszedł zaraz za mną, a za nim szedł jakiś starszy mężczyzna, też Polak, więzień polski. Ich ging vor dem Ingenieur Gałęzowski und hinter ihm ging ein älterer Mann, auch ein Pole. Gałęzowski był wtedy dosyć fizycznie już dosyć słaby. On był przed przyjazdem do Oświęcimia był ponad rok już w więzieniu. Gałęzowskis Gesundheitszustand war nicht sehr gut. Er kam bereits abgezehrt ins Lager, weil er vorher über ein Jahr im Gefängnis war. I kiedy ten SS-man zawołał, żeby tamtędy szybko przebiegać, on raczej nie był w stanie już się, powiedzmy, tak szybko poruszać. Als der SS-man rief, dass man schneller vorwärts gehen sollte, war er eher nicht in der Lage, schneller zu gehen. I w związku z tym ten więzień, który szedł za nim, zaczął go popychać w plecy i nawoływać, żeby biegł szybciej. Aus diesem Grunde fing der andere Häftling, der hinter ihm war, ihn zu schubsen an und zu rufen, er möge doch schneller laufen. I Gałęzowski wtedy coś się jakoś żachnął i coś mu tam odpowiedział, że nie może szybciej. Gałęzowski drehte sich so schnell und sagte ihm hastig, er sei nicht in der Lage, schneller zu gehen. Nie zwróciliśmy uwagi, że kilka kroków dalej, już za tą pryzmą kamieni, stał jakiś inny SS-man, którego również nie znałem. Wir haben nicht bemerkt, dass hinter dem Steinstoß ein anderer SS-man stand, den wir nicht bemerkt haben. I kiedy wyszliśmy z tego wąskiego przejścia, ten drugi SS-man skiwał palcem na Gałęzowskiego i zawołał go do siebie. Als wir aus diesem schmalen Weg herausgingen, machte der andere SS-Mann mit dem Finger ein Zeichen zu dem Gałęzowski, er möchte zu ihm kommen. Więc Gałęzowski do niego podszedł, zdjął czapkę zgodnie z przepisem, stanął na baczność. Gałęzowski näherte sich ihm, zog die Mütze ab, so wie es... Przepraszam, nie, on się nie meldował. On normalnie stawał na baczność, zdejmował czapkę. Nie mówiłem, że meldował. Stanął na baczność i zdjął czapkę. Tak. Er stand stramm und zog die Mütze ab, wie es die Regel war. No myśmy oczywiście musieli iść dalej, nie mogliśmy się zatrzymać. Wir gingen aber weiter, wir durften nicht stehen bleiben. W odległości mniej więcej jakieś 50 kroków zatrzymaliśmy się, bo stamtąd braliśmy kamienie. Ungefähr nach 50 Schritten blieben wir stehen, weil wir von dort die Steine genommen haben. No i wtedy, kiedy się odwróciłem, widziałem, że ten SS-man Gałęzowskiego bił ręką. Als ich mich umgedreht habe, habe ich gesehen, dass dieser andere SS-Mann Gałęzowski schlägt, und zwar mit der Hand. No, tak jak powiedziałem, Gałęzowski był wtedy już dosyć mocno osłabiony. Wie ich bereits gesagt habe, war Gałęzowski damals schon sehr abgeschwächt. Więc w czasie tego bicia wielokrotnie upadał na ziemię. Darum während des Schlagens fiel mehrere Male auf die Erde. Ten SS-man mu kazał wstawać i znów, kiedy on stawał na baczność, bił go dalej. Der SS-man befiel ihm, jedes Mal aufzustehen und sobald er aufstand, schlug ihn wieder. W międzyczasie myśmy wzięli te kamienie i ustawiano nas znów w kolumnę. Währenddessen haben wir die Steine genommen und wurden wieder in die Kolonne aufgestellt. Zwróciłem uwagę na to, że ten SS-man bił Gałęzowskiego w taki sposób, że on się przewracał, upadając tyłem właśnie na te pryzmy kamieni. To był taki łupany kamień w dużych takich blokach. Ich habe bemerkt, dass der SS-man auf den Häftling so schlug, auf den Gałęzowski so schlug, dass jedes Mal nach hinten fiel, und zwar auf diese große Steinblocks, die dort lagen. Kiedy już kolumna była przygotowana do wymarszu, ten SS-man, po którymś uderzeniu, Gałęzowski się przewrócił, odwrócił się i odszedł i zostawił. Nachdem die Kolonne bereits zum Vormarsch bereit war, hat der SS-Mann Galinsowski nochmal geschlagen und er fiel um. Tak. To znaczy, on oczywiście żył jeszcze. Der lebte natürlich noch. No i ten SS-Mann odszedł gdzieś dalej, nie wiem. Der SS-Mann ging weiter, ich weiß nicht wohin. No i wtedy Blokowy, który prowadził naszą tą grupę, kazał Galinsowskiemu wziąć jakiś kamień i iść, wejść do kolumny i razem wrócić do obozu. Danach befiel der Blockälteste, der unsere Kolonne führte, der Galinsowski möge aufstehen, einen Stein nehmen und sich der Kolonne anschließen. W drodze powrotnej do obozu Galinsowskiemu pomagaliśmy iść, bo nie mógł się utrzymać na nogach, był bardzo pobity. Auf dem Rückweg haben wir den Galinsowski stützen müssen, weil er nicht imstande war zu gehen, er war sehr geschlagen. I kiedy wróciliśmy do obozu, no tak już się szczęśliwie złożyło, że to był akurat nasz ostatni nawrót, już więcej nie wychodziliśmy do pracy. Als wir ins Lager zurückkamen, das war zum Glück unser letzter Weg, so dass wir nicht mehr zur Arbeit wieder gehen mussten. I ponieważ to była niedziela, więc już po apelu mieliśmy, że tak powiem, wolny czas. Das war Sonntag, wir hatten also nach dem Appell Freizeit. Do wieczora Galinsowski kilkakrotnie tracił przytomność, wymiotował bardzo, znaczy no, miał torsję, no, tam oczywiście nie, prawie nie było rezultatu, ale męczył się okropnie i w związku z tym myśmy w poniedziałek go zgłosili do ambulatorium, żeby został zabrany do szpitala. Bis zum Abend war dem Galinsowski immer wieder schlecht. Er wollte erbrechen, natürlich ohne Erfolg, es war ja nichts drin, aber er hatte das Gefühl. Und es war mit ihm so, dass wir ihn am Montag zur Ambulanz gemeldet haben. Został zabrany do szpitala. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Tak, następnego dnia, po zgłoszeniu go, następnego dnia rano został przeniesiony do szpitala. Und zwar am nächsten Tag, nachdem wir ihn gemeldet haben. Am nächsten Tag wurde er ins Krankenhaus gebracht. I chcieliśmy mu, chyba dwa dni później, chcieliśmy mu posłać przez kolegów, którzy nam pracowali w komandzie Kanal Reiniger. Chcieliśmy posłać Galinsowskiemu tam coś do jedzenia, kilka papierosów. I wtedy kolega, który wrócił stamtąd, powiedział, że Galinsowski bodajże poprzedniego dnia już zmarł. Nach einigen Tagen wollten wir dem Galinsowski etwas durch die Kameraden, die im Kommando Kanal Reiniger tätig waren, schicken, und zwar etwas zum Essen, ein paar Zigaretten. Dieser Kamerad kam zurück und sagte uns, dass etwa ein Tag vorher Galinsowski bereits gestorben sei. Das ist alles. Und wollen Sie sagen, dass das der Angeklagte Dilewski gewesen ist, der ihn so geschlagen hat? Czy pan chce przez to powiedzieć, że oskarżony Dilewski był tym, który pobił? Tak, więc później pytaliśmy jego, to znaczy Galinsowskiego, za co został pobity. Wir fragten später, also danach, Galinsowski, warum so geschlagen wurde. Powiedział, że za to, że nie mógł, że odpowiedział temu więźniowi, który za nim szedł, że nie ma siły biec dalej. Er antwortete uns, dass dafür geschlagen wurde, weil dem Häftling hinter ihm gesagt hatte, sei nicht in der Lage zu laufen. No i byliśmy zdziwieni tym, że SS-man zrozumiał, co on mówił, bo on po polsku to powiedział. Wir waren erstaunt, dass ein SS-man verstanden hat, was gesagt hat. Hat doch polnisch gesprochen. Później rozmawialiśmy z Blokowym i pytaliśmy Blokowego, kto to był, i on powiedział, że to był Dylewski z Politische Abteilung. Wir haben daraufhin den Blockältesten gefragt, wer der SS-man sei, der Galinsowski geschlagen hätte. Und hat gesagt, der Name ist Dilewski von der politischen Abteilung. No i powiedział, że jeżeli go kiedykolwiek spotkamy, żebyśmy bardzo zwracali uwagę na to, bo on dobrze mówi po polsku. Hat uns gesagt, wenn wir ihn treffen sollten, sollen wir sehr acht geben, weil sehr gut polnisch spricht. Dieser Fall ist nicht angeklagt, Herr Staatsanwalt. Der war auch nicht Gegenstand der gerichtlichen Untersuchung. Aber hat das Gericht noch Fragen insoweit? Sind noch Fragen zu stellen von Seiten des Gerichts? Nein. Herr Döring, der Blockälteste, der Ihnen gesagt hat, dass es sich bei diesem SS-Mann um Dülewski gehandelt habe, war der bei dem Steinetragen auch dabei? Ja, ja. Er führte unsere Kolonne. Er führte auch die Kolonne. Ja. Und haben Sie selbst vorher oder nachher den Angeklagten Dülewski in irgendeinem Zusammenhang gesehen und nochmal bestätigen, selbst bestätigen können, dass es sich um Dülewski handelt? Pan przed tym i potem widział Dylewskiego tak, że pan mógł stwierdzić, że właśnie w tym wypadku rzeczywiście chodziło o Dylewskiego? Miał nie, pan ja Dylewskiego tylko wtedy widziałem Dylewskiego. Nein, das war nur damals, dass ich Dylewski gesehen hatte. Es war also während der ganzen Lagerzeit das einzige Mal, dass Sie Dylewski gesehen haben bei diesem Vorfall? Ja, nur bei diesem Vorfall. Cały czas, ja. Był to w obozie, ja. To był jeden wypadek. Jeden wypadek, kiedy widziałem Dylewskiego. Ja, das war nur der eine Fall, dass ich Dylewski gesehen habe. Dankeschön. Herr Richter-Mann-Aumann? Nein. Bitte schön. Herr Zeuge, wer war der Blockälteste? Kto to był, kto był blokowym? To był nie, więzień niemiecki. Das war ein deutscher Häftling? O ile się nazwisko dobrze przypominam, Kaufhold. Kaufhold. Soweit ich mich gut an den Namen an, erinnere, hieß er Kaufhold. Soweit ich mich auf den Namen erinnere. Ja, wer hat denn mit dem Blockältesten gesprochen? Also mit dem Kaufhold. Haben Sie das getan? Oder haben andere mit ihm gesprochen und gefragt, wer es gewesen sei? Kto rozmawiał z Blockowym, z tym Kaufholdem? Pan sam? Ja, osobiście rozmawiam. Ich selbst, ich persönlich. Sie haben mit dem Kaufhold gesprochen. Pan rozmawiał z Kaufholdem osobiście. No tak, o ile oczywiście nazwisko dobre podałem, bo... natürlich, wenn der Name stimmt, soweit der Name. Ich bin nicht sicher, ob der Name Kaufhold stimmt. Ja, kommt denn ein anderer Name noch in Frage? Oder ein anderer Blockältester, den Sie in der Vorstellung haben. Czy może jakieś inne nazwisko panu przychodzi do głowy w związku z blokowym? Nie, nie, więc chodzi tylko o to, że może to nazwisko brzmi trochę inaczej, ale chyba jest nazwisko prawidłowe. Nein, es kann nur so sein, dass der Name vielleicht ein bisschen anders klingt, aber das war dieser Blockälteste. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Also, damit ich das richtig verstehe, Sie hatten doch eben gefragt, ob vielleicht ein anderer Mann noch in Frage käme, nicht nur ein anderer Name, sondern eine andere Persönlichkeit. Eine andere Persönlichkeit, ja. Mit der er gesprochen hat. Gesprochen hat, ja. Ja. Und da sagt er nein, ich weiß nur nicht genau, ob der Name so richtig so lautet. So lautet, ja. Dankeschön. Bitte schön. Ich gehörte zur politischen Abteilung und habe Vernehmungen durchgeführt in der Vernehmungsbarke. In Birkenau bin ich tagsüber 43, 44 überhaupt nie gewesen. Ich bin nur abends einige Male hingegangen zu Perry Board. Der Zeuge kann mich also in Birkenau überhaupt nicht gesehen haben. Mhm. Außerdem wäre es mir völlig egal gewesen, ob innerhalb irgendeines Kommandos ein Häftling schnell arbeitete, langsam arbeitete, ob er die Mütze zog oder nicht zog. Ich habe nie einen Häftling geschlagen. Augenblick, der Zeuge will vielleicht sich dazu äußern. Wollen Sie ihn wieder erst übersetzen? Ja, der Zeuge behauptet, verstanden zu haben. Erfahren, ja. No ja jestem osobiście przekonany, że to jednak był Dylewski, tak jak sobie przypominam. No. Poza tym, no coś innego mogę jeszcze powiedzieć. Ja, ich persönlich bin überzeugt, dass es Dylewski gewesen wäre. Was soll ich hier noch dazu sagen? Ja, ja. Ja, also Sie haben uns geschildert, wie es gewesen ist und Sie wussten, Sie kannten den Dylewski nicht, Sie haben ihn auch nur das eine Mal gesehen und Sie haben beim Blockältesten hinterher nachgefragt und der hat Ihnen gesagt, das ist Dylewski. Mehr können Sie nicht sagen in diesem Fall. Ja. Bitte schön. Herr Zeuge, können Sie sich erinnern, wie der Blockälteste mit Vornamen hieß? Może pan sobie przypomnieć imię, nie nazwisko, a imię. Ja rozumiem pytanie. Franz. Franz. Und wie alt war er? Ungefähr 48, 50 Jahre. Er war schon älter? Ja, schon. Also älter. Damals schon 48 bis 50? Ja, ja. Dankeschön. Ja. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, dass Sie Herrn Dilewski ein einziges Mal gesehen haben. Und das soll damals gewesen sein, bei diesem Vorfall. Nun, erkennen Sie ihn denn wieder? Pan powiedział, że pan widział tylko jeden jedyny raz za cały czas swego pobytu właśnie w tym wypadku. Czy pan jego poznaje teraz? Jest. Teraz, no, w tej chwili. Gdybym, przyznaję, że gdybym powiedzmy widział go w jakiejś większej grupie podobnych ludzi, to może bym miał trudności. No wydaje mi się, że tak. Ich gebe zu, wenn ich ihn in eine mehrere, unter mehreren gesehen hätte, in eine Gruppe von Menschen, hätte ihn, ich ihn nicht erkannt. Ja. Aber so denke ich ja. So. Ja, aber Sie sind sich doch nicht damit, wenn Sie das sagen, nicht völlig sicher, dass Sie ihn wiedererkennen. Znaczy, że pan w ten sposób chce powiedzieć, że pan nie jest stuprocentowo pewny, że pan by go poznał w grupie. No raczej tak. Raczej nie poznałbym. Ja eben, ich hätte ihn eher nicht erkannt. Wollten Sie noch, Herr Stadtmann, eine Frage? Nur zu der Einlassung des Angeklagten Dilewski. Ist es auch vorgekommen, dass Sie nicht nur abends während Ihrer Freizeit, sondern am Sonntag, wo Sie ja auch keine Vernehmung durchgeführt haben, nach Birkenau gekommen sind? Denn Sie hörten ja, der Zeuge hat geschildert, dass es sich um einen sonntaglichen Arbeitseinsatz handelt. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Ich wohnte ja in der Nähe von Auschwitz. Ich war sonntags fast durchweg zu Hause. Entweder hatte ich Urlaub oder wenn ich keinen Urlaub hatte, es kam nur ganz selten vor, dann fuhr ich mit dem Fahrrad schwarz nach Hause auf Nebenwegen. Ich war also Sonntag eigentlich nie im Lager. Und wenn, dann saß ich in meiner Stube und bereitete mich auf mein Examen vor und ging nicht in Birkenau spazieren. Pan zrozumiał to, co powiedział, że mieszkałem niedaleko obozu, z tego powodu zawsze w niedzielę byłam, nigdy mnie w niedzielę nie było w obozie. Albo miałam urlop, albo jeździłam rowerem do domu. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że blokowy, z którym rozmawiałem, stwierdził z całą stanowczością, znał Dilewskiego dobrze, więc nie wiem dlaczego, jaki miałby powód w tym, żeby mi przedstawić kogo innego zamiast kann niego. Kann nur sagen, dass ich... Ich kann nur sagen, dass ich von dem Blockältesten ebenso gehört habe. Ich sehe keinen Grund, warum er hätte den Dilewski nennen sollen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Insbesondere, weil der Blockälteste ihn, den Dilewski, gut gekannt hat. Ja. Dann sind keine Fragen mehr zu stellen und keine Erklärungen mehr abzugeben. Fragen Sie bitte den Zeugen, ob er bereit ist, das mit gutem Gewissen zu beschwören und ob er den Eid... Ich wusste nicht, dass die Vernehmung zu Ende ist. Ich hätte nämlich noch eine Frage an den Zeugen. Nun dann, bitteschön. Herr Zeuge, Sie erklärten im letzten Termin, dass Sie vom D-Lager aus beobachtet haben, wie der Angeklagte Barecki im B-Lager mit der Aufstellung von Häftlingen in Kolonnen beschäftigt war. In diesem Zusammenhang eine Frage. Wie lang war eine Baracke? Wie viel Meter? Podczas rozmawiania. Jakie długości? Tak, tak. Barak. No cóż, ja wiem, trudno mi powiedzieć, ale chyba gdzieś około 30 metrów chyba. Ja, das ist mir schwer zu sagen, aber no, wie soll ich sagen, etwa 30 Meter, vielleicht 25. Können es auch 50 Meter sein? Może być 50. No, raczej mi się wydaje, że nie. No, to nein. Jest jednak dosyć dawno, ja nie pamiętam dokładnie, ale raczej ich nicht. Na pewno nie. Das ist aber... Erstmals lässt sich ja feststellen, es sind 48 Meter lang. Ja. Ja. Ja. Und wie viele Baracken waren es insgesamt, die also vom D-Lager bis zum... B-Lager dazwischen lagen und ile baraków znajdowało się między von ihrem Standpunkt D i B aus, dem dwa. Zwei nach dem Lagerplan, ich halte das dem Zeugen vor, sind es drei. Nie, według planu 2, 3. Nie. Ja, między odcinkiem D a odcinkiem B były dwa rzędy baraków. Zwischen dem Abschnitt, zeigen Sie uns doch mal zwischen dem Abschnitt D und A waren zwei Reihen von Baracken. Kommt noch dazu. Ne? Wo standen Sie, Herr Zeuge? Nein, nein, Herr Zeuge, das stimmt nicht. Sie waren doch im D-Lager. Sie waren doch im D-Lager. Nein, das ist ja aus C-Lager. Ja, da ist D, da ist D, jawohl. Das haben Sie auch richtig und das ist noch C. Ja, ja. Herr Zeuge, Sie hatten ja am letzten Termin oben angegeben, im D-Lager, an der, am Zaun entlang. Da, ja, da auf dieser Höhe hatten Sie angegeben. Und von dort sind es doch 1, 2, 3 Baracken, die dazwischen liegen. Einmal vom C-Lager. Komm. Da, das ist schon der Abschnitt B. Also zwischen dem Abschnitt D sind nur zwei Reihen der Baracken. Nämlich das C-Lager. Ja, das C-Lager sind zwei Reihen und dann kommt noch vom B-Lager eine Reihe dazu. Denn erst auf der Lagerstraße hat er jedoch beobachtet diesen Vorgang. Ja. Auf der Lagerstraße war der Vorgang. Da sind diese zwei. Ja, und wo standen Sie? Ich stand entweder hier oder da. Moment, Herr Zeuge, Sie sagten doch, wenn ich richtig verstanden habe, Sie waren ja nicht außerhalb der Baracke, sondern in einer Baracke. Und zwar in einer Baracke, nicht in Ihrer eigenen, sondern in einer anderen Baracke. Und zwar in eine Tür, hinter einer Tür. Also ich war entweder in diese oder in diese Baracke. Jetzt meine Frage, wie weit schätzen Sie die Entfernung und die in Einbeziehung der Zwischenräume zwischen den einzelnen Baracken bis zur Lagerstraße im B-Lager? Jak na jaką odległość szacuje pan odległość od tego miejsca, gdzie się pan znajdował do drogi, łącznie z tymi wszystkimi barakami, które się tam znajdują po środku? Also etwa 100 Meter, nicht darf ich Ihnen dann vorhalten, Herr Zeuge, wenn drei Baracken dazwischen lagen, 3 mal 48 Meter, macht etwa, Moment, eben spreche ich, Herr Nebenkläger, es sind 150 Meter und wenn ich dann die Zwischenräume noch berücksichtigen will, da komme ich mindestens auf 200 Meter. Bleiben Sie bei Ihrer Bekundung auch jetzt noch, wenn ich davon ausgehe, möglicherweise kann man das ja überprüfen, dass es 200 Meter waren, dass Sie dann den angelachten Barecki noch gesehen haben wollen. Also ich möchte noch erklären, dass ich ihn nicht nur auf der Straße, sondern auch zwischen den Baracken gesehen habe auf den Plätzen. Nicht nur auf der Straße, sondern auch zwischen den Baracken gesehen habe. Haben Sie den angeklagten Barecki hier im Gerichtssaal wiedererkannt? Pan poznał tu w sądzie Bareckiego? Ja, ja. So, Herr Staatsanwalt, soll ich hier zur Seite drehen? Ja. Also, Herr Zeuge, mir ist noch Folgendes unklar. Zwischen dem Lager D und dem Lager B liegt das Lager C mit zwei Reihen Baracken. Wenn sich dieser Vorfall nun auf der Lagerstraße von B abgespielt hat, muss ja noch eine Reihe Baracken auch noch zwischen Ihnen und dem Vorfall gelegen haben, denn die Lagerstraße ging ja mitten durch das Lager B, auf jeder Seite eine Reihe Baracken, sodass nach meinem Dafürhalten drei Reihen Baracken da gewesen seien. Er hat ihn auch zwischen den Baracken, zwischen der Lagerstraße und dem Lager. Also nicht nur auf der Lagerstraße, sondern auch zwischen den Baracken. Ja, ich muss allerdings dem Zeugen da vorhalten, dass er im letzten.